Ja. Ich stell mir ganz gerne so eine alternative Realität vor, in der Fritz Lang Goebbels Angebot annimmt und Deutschland im Jahr 1936 pleite ist, weil er den großen Propagandafilm für die NSDAP dreht und die Reichsfilmkammer alles an Geldern da reinpulvern muss, ne, so Metropolis-Style. Und dann der Nationalsozialismus beendet wird, weil sie einfach kein Geld mehr haben, weil Fritz Lang alles für seinen großen Film gebraucht hat. Es ist wieder Mittwoch. Wir veröffentlichen Mittwoch, richtig? Ja, herzlich willkommen, Plor, hier in meiner Küche. Und wir haben einen Gast hier. Herzlich willkommen, Christian. Hallo. Hallo zusammen. Christian, der leider nicht in deiner Küche sitzt, sondern wo sitzt du, Christian? Ich sitze in meinem Arbeitszimmer. Und in welcher schönen Stadt? In Zürich. Zürich. In der schönen Schweiz, ja. Man hört das gar nicht. Du hast keinen typischen Züricher. Ja, kannst du den rausholen, so eben mal? Würde ich gerne, aber ich bin Deutscher, so. Verdammt. Wann hat es dich dann in die Schweiz verschlagen? Vor 4 Jahren mit meiner Freundin, sie ist Schweizerin. Und von der UK, wo wir damals gewohnt haben, sind wir dann in die Schweiz gekommen, ja, vor 4 Jahren. Hm. 4,5 schon fast. Das heißt, wir haben einen Klobetrotter heute zu Gast. Du warst in Deutschland, genau, und dann in UK und jetzt bist du in der Schweiz. Ja, also Deutschland habe ich schon seit 15 Jahren verlassen. Okay. Ja, oh, 16 Jahre verlassen. Ja. Also in England, Schottland 10 Jahre. Also auf der Insel, sagen wir so, 10 Jahre und jetzt 4 Jahre in Zürich. Und davor noch ein Jahr. Ja, da war ich wirklich mal in Österreich, mal in Spanien. Wie es halt so ist, ne, mit 23, 24. Ja, wie man das so macht. Ich war 10 Jahre in, wo war ich? Ich in Berlin. Du bist wirklich ein Berliner Urgestein, ne? Nein, ich bin ja in Leipzig geboren, aber das heißt, du bist nicht nur Globetrotter im geografischen Sinne, sondern du bist auch filmischer Globetrotter, Fragezeichen? Oh, schöne Überleitung, ja. Wir haben uns heute von dir verführen lassen, M, eine Stadt sucht einen Mörder zu gucken, von Fritz Lang. Mhm. Ein Langfilm. Oh mein Gott. Auf den wartest du den ganzen Tag, oder? Ja, dann hätten wir die Nibelung schauen müssen, da geht 5,5 Stunden. Aber. Ach, okay, verdammt. Um das vielleicht noch abzurunden, du machst ja auch selbst einen Podcast, ne? Wie heißt denn der? Genau, der ist 101 Jahre des Filmes, wo ich halt 101 Film vorstelle aus 101 Jahr Filmgeschichte. Das heißt, die Idee kam mir vor knapp über einem Jahr, wo ich gesagt habe, ich interessiere mich schon sehr für Filme. Ich möchte mich aber halt weiterbilden. Gerade jetzt die Stummfilmzeit oder so habe ich eigentlich nicht so viel Ahnung. Deswegen wollte ich mich so richtig mal tief in die Materie einarbeiten, verschiedene Filme schauen. Und dann habe ich mir gedacht, ach, wieso? Ich möchte das mit anderen auch teilen. Vielleicht gibt es auch ein paar Freaks, Verrückte, die das so mögen und lieben, Nerds, die auch so auf Stummfilme stehen und auf 30er, 40er, 50er Jahre Filme. Und da kam die Idee. Das heißt, du hast angefangen, 101 Jahre, das heißt, du hast 2022 angefangen? Genau, 2022, letztes Jahr habe ich angefangen, aber ich fange von 1919 an. Also der erste Film, den ich vorgestellt habe, er war Das Kabinett des Dr. Caligari. Muss natürlich ein deutscher Film sein, um das anzufangen. Und ich habe mir gedacht, ja, eigentlich sagen wir viele 1920, aber der wurde produziert 1919. So, und die Uraufführung war auch Ende 1919. So habe ich den mit reingenommen. Okay. Und ich finde ihn absolut sensationell. Und ich finde auch, es ist ein super Film. Wer sich wirklich nicht ganz so Stummfilm, wo man sich nicht sicher ist, ist das zu schwer? Ich finde, Caligari ist so perfekt. Der geht so 70 Minuten. Mhm. Ziemlich gut erzählt, tolle Bilder, gerade in der Restauration. Ich habe es auf 4K gesehen. Es passt, es ist ein wunderschöner Film auf jeden Fall. Ja. Und kann ich wirklich sehr empfehlen. Und ja, fantastisch. Die Atmosphäre, die rüberkommt, expressionistisch. Konrad Veidt in seiner ersten großen Rolle, also wirklich Hammer. Genau, und dann halt geht es dann sukzessive weiter, 1920 dann. Gott, was war 1920 eigentlich? es ist schon ein Jahr her. Moment, ich hab's ja tatsächlich vor mir. Aber viel spannender ist die Frage, wie weit bist du denn mittlerweile? Bist du schon im 21. Jahrhundert angekommen? Nee. Wo befinden wir uns gerade? Das Ding ist, ich habe die ersten 10 Episoden ziemlich rasant rausgehauen, so ungefähr 12 Wochen oder so. Aber jetzt, dadurch, dass es jetzt mehr Material gibt, dauern die länger. Also ich habe jetzt gemerkt, dass ich mir doch mehr Zeit nehmen möchte. Ich bin jetzt bei 1935. Oh, noch nicht mal im Zweiten Weltkrieg angekommen. Also es wird wahrscheinlich ein Projekt sein, das mich dieses Jahrzehnt noch beschäftigt. Ja. Ja, aber na, das Tolle ist ja, wenn du dann fertig bist mit dem 20. Jahrhundert, dann ist das 21. Jahrhundert schon so weit fortgeschritten, dass du dann wahrscheinlich als Klassiker Oppenheimer machen kannst. Und weißt, dass noch 20 weitere Filme kommen, bis du überhaupt irgendwie in unserer Zeit, der dann Wer kann sich noch erinnern, ne? The Flash, was? Ja. Genau. Zum Beispiel, ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine große Liebe und ich liebe es einfach, mich mit dem Film zu beschäftigen und so weiter. Und man sieht auch diese ganzen Querverweise und filmgeschichtlich auch. Und man schaut halt auf welche Filme diese heutigen auch bauen. Also jetzt bin ich gerade jetzt bei 35, ein kleiner Spoiler. Es ist Captain Blood unter Piratenflagge und wunderschöner Film mit Errol Flynn. Der Hauptrolle 35. Ah, der gute alte Errol Flynn. Nur echt mit schickem Schnauzer. Oh ja. Also Leute, wenn ihr mehr von Christian hören wollt, sucht nach 101 Jahre des Films. Also man findet ihn auf Instagram, man findet ihn auf Amazon Music und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und hört mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Und Reisen in die Filmgeschichte sind natürlich immer hörenswert. Ja, immer hörenswert. Und das machen wir auch heute. Ich nehme an, wir werden viele Querverweise von dir hören. In M, eine Stadt sucht einen Mörder. Wir haben ja durchaus mit Fritz Lang jemanden, der eine sehr bedeutsame Filmgeschichte hat. Dann werden wir vielleicht auch drauf eingehen. Naja, den einen oder anderen Darsteller des Films. Wir haben total spannende Geschichten eigentlich rund um die ganzen Leute, die an dem Film beteiligt waren, weil es ist natürlich auch eine spannende Zeit und es ist viel passiert und wir haben eigentlich alles. Wir haben die Kollaborateure genauso wie die Emigranten, die um ihr Leben gefürchtet haben, die dann irgendwie mitgemacht haben. Das ist alles vorhanden in diesem Film, so was Carsten Crew betrifft. Ja. Und aber vielleicht ganz kurz, warum hast du denn M ausgesucht für uns als Film für heute? Ja, wie ich schon angeteasert habe, für mich als der besten deutschen Film überhaupt. Ich denke mal, der ist einfach. Von Fritz Lang kennt man eher so Metropolis zum Beispiel. Das ist so der große. Der ist natürlich auch super, aber ich finde halt, da hat Fritz Lang alles vereint, was ihn ausmacht, finde ich. Also, und er hat auch sehr viel experimentiert. Man muss sich überlegen, 1931, Tonfilm gab es seit 3 Jahren maximal. Und er hat so viel, werden wir bestimmt darauf eingehen, was den Ton angeht. Davon hat er so vieles erfunden oder weitergeführt, dass sich viele andere Filme haben den als Beispiel genommen für die Filmgeschichte. So, von daher, er wird auch sehr viel analysiert. Ich glaube, es gibt keine Filmschule, die er nicht analysiert. Aber er ist nicht trocken. Also es ist spannend. Ne? Also es ist wirklich, ich habe ihn gestern nochmal gesehen und ja, du bist einfach drin. Yeah, und yeah. Die 2 Stunden gehen so schnell vorüber und der ist so, so tight, oder? Ja. Da gibt es halt so viele verschiedene, die Charaktere machen Spaß. Es ist ein richtiger Berliner Film, wenn man sich den anschaut, oder? Ja, stimmt. Und von daher, ja, Fritz Lang kann man sagen, was man will, aber dieser Film ist einfach ein Meisterwerk, finde ich. Okay, über Fritz Lang werden wir sagen, was wir wollen. Aber wir können ja mal in den Film so ein bisschen reingehen, was den Film denn genau so sehenswert macht. Oder vielleicht, wo die auch Probleme liegen vielleicht. Aber bevor wir das tun, ich möchte euch gerne Tee anbieten. Dir, Christian, kann ich leider keinen Tee anbieten. Es tut mir leid. Plor, möchtest du Tee? Ja, bitte. Womit wir auch während Johannes Tierenschenk noch mal zu einem ganz wichtigen Fakt kommen können. Christian ist nämlich nicht nur Filmliebhaber, sondern auch Weinliebhaber. Du arbeitest nämlich auch als... Ich arbeite als Sommelier. Das heißt, ich berate rund um Wein, was zum Essen passt. Passt der richtige Wein? Fragt mich. Ich weiß alles. Und ja, diese Liebe halt Filme und Wein. Und das geht natürlich auch sehr gut zusammen. Was für einen Wein würdest du denn empfehlen für M? Was müssen wir trinken, um diesen Film gut genießen zu können? Berliner Wein? Gibt es gute Berliner Weine? Es gibt keinen Berliner Wein, oder? Es gibt leider keinen Berliner Weine. Berliner Weiße vielleicht. Oh Gott. Berliner Weiße-Rot. Blutrot, bitte, ja. Aber passt auch wirklich besser als ein Wein vielleicht zum Film, muss man schon sagen. Ja, ich denke mal Bier, es kommt auch vor in 1, 2 Szenen. Ja. Es kommt auch Cognac vor, aber Cognac über 2 Stunden, mäßig, oder? Ja. Aber ich denke mal, obwohl eigentlich in dem Film wird ja nicht gesagt, dass er Berlin spielt, das ist einfach eine Metropole, aber man hört die Leute, wie die miteinander reden, ist sehr berlinerisch. Und der Alex spielt eine Rolle und so, ne? Es ist schon Alex spielt eine Rolle, genau. Also Berliner Kindle, Berliner Weiße, ich denke mal, das passt eigentlich so ganz gut. weil vielleicht so ein guter Wein zu einem Mörderfilm oder zu einem Thriller, irgendwie, keine Ahnung, ich bin echt kein Weinexperte, so ein schwerer Rotwein. Ja, Shiraz zum Beispiel oder ein Cabernet Sauvignon oder ein Pinot Noir, wenn es ein Noir-Film ist. Ah, oh, okay, sehr gut. Okay. Ja, so ein schöner, aber so ein schöner Schwerer, aber Shiraz finde ich auch von der Farbe her oder Syrah, wie es in Europa genannt wird, der hat schöne Noten von Beerennoten, aber hat auch was Pfeffriges. Und das passt eigentlich ganz gut zu vielen Thrillern. Okay, wir machen ein Trinkspiel draus. Also nicht für uns, sondern für die Zuhörenden. Wenn immer das Wort, welches Wort nehmen wir? Lang fällt, wird getrunken. Okay. Okay. Kurzer. Ich verlasse mich auf euch da draußen. Gut. Nur Jägermeister. Nur Jäger, okay. Oh, okay. Gut, dann wollen wir durch den Film durchgehen oder haben wir irgendwie... Vielleicht einmal kurz so die Handlung zusammenfassen. Worum geht es denn in dem Film so in ein paar Worten? Es ist ja ein relativ, also auf der Handlungsebene ist es ja tatsächlich ein relativ überschaubarer Film. Wir haben die Geschichte von einer Stadt, die schon ziemlich eindeutig Berlin ist, wenn wir nach Einwohnerzahlen gehen, die von einem Kindesmörder terrorisiert wird. Die Menschen haben Angst, die Polizei versucht ihn zu fangen, wird ihm nicht habhaft. Und was dann gezeigt wird, eigentlich so als großes Panorama, wie die Öffentlichkeit damit umgeht, welche Paranoia entstehen, wie die Leute sich gegenseitig beschuldigen. Und neben dem Panorama werden sehr viele polizeiliche Ermittlungen gezeigt und auch dieser Kindermörder, wie er sich in der Öffentlichkeit bewegt und wie er mit seiner Krankheit umgeht. Und dann kommt ein großes Plot-Element hinzu und das ist die Berliner Unterwelt. Das sind die Kriminellen, die nämlich so überhaupt nicht glücklich darüber sind, dass der Mörder nicht nur, dass der Mörder Kinder tötet, sondern auch, dass er ihnen das Geschäft kaputt macht, weil die Polizei eben deutlich mehr kontrolliert, deutlich mehr festnimmt, deutlich mehr in der Unterwelt sucht. Und dementsprechend beschließen die Kriminellen dann zusammen mit den Bettlern, den Mörder selbst zu fangen, weil sie sagen, die Polizei kriegt das sowieso nicht hin. Und das ist so die zweite Hälfte des Films fasst sich dann vor allem damit, wie die Kriminellen Jagd auf den Mörder machen, wie sie ihm versuchen, habhaft zu werden. Und das mündet in einem ziemlich bizarren Schauprozess, wo der Mörder sich vor dem Gericht der Unterwelt verantworten muss. Sag mal, gleich als erstes, was mir so ein bisschen einfällt, ist, wie kommt ihr damit klar, dass dieser Film eigentlich keine wirkliche Hauptfigur hat, vom Gefühl her? Ich find's großartig. Ja. Christian, was meinst du? Ja, ich finde auch, das macht gerade den Reiz aus. Halt. Wir haben verschiedene Schlüsselpersonen halt, wie zum Beispiel Lohmann, der Hauptkommissar, natürlich auch den Kindermörder an sich, obwohl wir den erst nach 30 Minuten sehen. Wir hören ihn zwar, sein Motiv hören wir, kommen wir bestimmt dann noch. Aber wir sehen den relativ früh eigentlich, ich finde. Also sein Gesicht nicht, aber wir sehen über seinen Rücken sehr, sehr früh. Wir sehen seinen Schatten sehr, sehr früh. Ja, aber das sind ja wirklich Andeutungen. Wir nehmen aber sehr, sehr früh, auch wenn er den Brief schreibt, sehr, sehr früh seine Perspektive ein. Ist schon so. Um vielleicht da mal so vermittelnd einzugreifen. Wir sehen ihn zum ersten Mal vom Spiegel nach 17 Minuten. Ja. Spannend finde ich. Ich gebe dir total recht, Christian, dass, und dir auch, Johannes, dass wir eher so ein Panorama haben, dass es diese Personen gibt. Aber es gibt meiner Meinung nach schon irgendwie einen Protagonisten und das ist tatsächlich das Berlin. Ja. Aber nicht einfach nur Berlin als große Stadt, sondern vielmehr das Berlin, das Berlin der kleinen Leute. Wir sehen die Arbeiter, wir sehen die Gebrochenen, wir sehen die Kriminellen, die Proletarier, die Bettler, die Gauner. Und das ist für mich so ein bisschen der Protagonist von dem Film. Berlin-Alexanderplatz. Das Berlin der Unterwelt. Ja, ich weiß nicht. Wir sehen halt Berlin, was der Film halt ist, ist noch ein bisschen so die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, oder? Es zeigt halt die Stadt, pulsierende Metropole auf der einen Seite, aber Armut und wahrscheinlich noch die Nachwehen vom Ersten Weltkrieg. Gerade jetzt die Bettler, die wir sehen, also manche auch mit ein Bein oder zwei Beine halt wahrscheinlich im Krieg blind verloren. Und so. Ja. Blind zum Beispiel, genau. Die Veteranen halt und die sehen wir dann auch. Und genauso haben wir auch die Moderne, die da auch mitspielt. Aber wir sehen wirklich diese pulsierende Metropole. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, da geht's schon los, Querverweise, ob ihr die Dokumentation gesehen habt, Berlin, von 1927. Mhm. Das ist auch sehr so eine Dokumentation, die über einen Tag läuft, also wo man Berlin in einen Tag sieht, wurde aber gedreht über, keine Ahnung, ein halbes Jahr, neun Monate. Aber es zeigt halt von Anfang an, wie sich halt Berlin nach dem Ersten Weltkrieg, und das war für mich faszinierend, wie doch modern das war, weil ich hatte immer so das Gefühl, oder was mir in der Schule erzählt wurde, ist, dass im Ersten Weltkrieg, gerade nach dem Ersten Weltkrieg, das alles in Schutt und Asche liegt und dass Berlin, dass Deutschland bezahlen muss, weil sie ungerecht behandelt wurden und so weiter. Aber wenn man den Film sieht von 1927, Berlin, Großstadt, Sinfonie einer Großstadt, dann sieht man, dass es ziemlich modern ist. Und ich denke mal, darauf tut sich auch ein bisschen lang darauf stützen halt, dass man Berlin als große Stadt sieht, als Metropole, als florierende Metropole, aber mit der Unterwelt oder mit den Bettlern auch sieht, hey, es ist nicht alles Gold, was glänzt da. Es gibt auch viele, viele Schattenseiten. Und ich hatte so das Gefühl, dass es gerade so, dass es schon so eine Konzentration eben auf die Gassen gibt. Also man hat auch oft, ich hatte ganz oft auch so ein Kleinstadtflair oder nicht Kleinstadtflair, aber so ein Gassenflair, so eine Beklemmung, dass gar nicht so sehr diese großen Räume gezeigt werden. Wir sehen nicht sowas wie den Alexanderplatz. Genau. Wir sehen nicht sowas wie die Friedrichstraße, sondern wir bleiben irgendwie ganz oft in diesen Häusern, in diesen Gassen, in diesen einfachen Hinterhöfen. Und das finde ich macht sehr viel von der Spannung aus, dass wir immer dieses Narrativ von der Großstadt drumherum haben, aber dass wir eigentlich auch so, dass wir wirklich bei den Leuten sind, die in dieser Großstadt leben. Dass wir halt nicht bei dieser glänzenden Fassade sind, sondern wir sind eben bei denen, die so eine kleine, schäbige Mietwohnung haben und die irgendwie so über die Runden kommen. Und wir sind bei denen, die ihr Geld mit dem Betteln verdienen und abends in so einer Kaschemme irgendwo im Hinterhof sitzen, um noch ein Bier zu trinken. Ja, ich würde sogar noch weiter gehen. Ich habe fast das Gefühl von einem Dorf, aber eben nur durch die Art und Weise, wie es gefilmt ist. Gar nicht so sehr durch die Themen oder durch das, was mit der Polizei passiert. Das ist ja ein großes Aufgebot und dann wird gezeigt, wo die alles lang gehen. Aber es sind nicht die ganz großen Totalen, die Rolle spielen, sondern das sind tatsächlich die kleinen Schicksale, die kleinen Geschichten, die kleinen Interaktionen, die für mich bedeutender sind in dem Film als jetzt das große Großstadt-Feeling da irgendwie. Deswegen widerspricht sich das für mich ein klitzekleines bisschen. Aber es ist halt auch im Studio entstanden, muss man dazu sagen. Obwohl es sehr nach, also sieht nicht so sehr nach Studio aus, oder? Es ist schon cool. Es kommt ein bisschen schon rüber, gerade also vom Tontechnischen her, so manchmal hat man schon das Gefühl, man ist eher im Studio, ja, wenn man so ein bisschen darauf achtet, man hört so ein bisschen Hallen, aber wenig. Also wie gesagt, gerade wenn man es jetzt ein paar Mal gesehen hat, finde ich, dann stellt sich das vollkommen ein, dieses Gefühl von Großstadt, für mich jedenfalls. Also für mich hat es sich dann, man sieht auch die verschiedenen Läden und so weiter und was dann angeboten wird. Man sieht das Hupen von Autos zwar nicht sehr, aber man hat das schon das Gefühl, man ist in der Stadt. Aber auf der anderen Seite sieht man halt diese kleinen Gästen, man hat halt einen engeren Rahmen von dem Bild. Das schränkt es dann ein bisschen ein, aber das bringt auch die Spannung dieses dann. Außerhalb der Kartrage ist dabei natürlich auch spannend. Du hast gerade Hupen gesagt. Wir haben ja diese Szene, wo wir das Auto hupen hören außerhalb des Bildes. Und das ist, ich finde das total krass. Das ist Fritz Langs erster Tonfilm. Der Tonfilm ist noch wirklich jung. Also ich meine, der allgemeine, als erste Tonfilm genannte Film ist ja Jazzsänger. Der war 4 Jahre vorher. Ja. Und es ist unglaublich, was Fritz Lang in diesem jungen Medium oder in dieser jungen Art von Film alles schon macht, um mit Ton und Bild zu spielen. Und dabei spielt zum Beispiel auch eine Rolle, dass er ganz oft außerhalb des Bildes mit Tönen irgendwie so eine Größe suggeriert. Dass er sagt, da ist mehr. Die Autos, ihr seht die Autos jetzt nicht, aber das sind Autos, hört ihr das Hupen? Ihr seht die Leute jetzt nicht, aber da sind Geräusche, da passieren Dinge außerhalb des Bildes. Und das ist schon krass, wie er das macht. Ne? Also es ist wirklich, Tonfilm ist jung. Er zeigt, was mit Ton möglich ist, wie man mit Ton über das auf der Leinwand gezeigte hinausgeht. Kann. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass er in die absolut Vollen gegriffen hat, was Großstadt-Sound betrifft. Er hat es sehr ausgewählt gemacht. Ne? Man hört das Hupen, man hört Kinder in bestimmten Momenten. Und 2/3 des Films sind ja auf Stummfilm gedreht, ne? Gar nicht auf Tonfilm. Und es hat natürlich Kostengründe und so, wie auch das Studio Kostengründe hatte und all das. Aber es hat natürlich eine ganz bestimmte Stimmung, die ich sehr gut finde. Was zwar wieder von dem Großstadtding, wieder von dem Feeling für mich wieder ein bisschen was wegnimmt, was aber dem Film eine sehr eerie Stimmung gibt. Also so sehr, sehr, halt im wahrsten Sinne des Wortes der Horror in der Stille, der da irgendwie stattfindet. Ja. Aber wie findet ihr das? Also ihr müsst euch immer reinversetzen, 1931, oder? Wenn die meisten Menschen eigentlich so Stummfilm kennen. Obwohl eigentlich Stummfilm ist ja nie Stummfilm. Das ist ja immer eine musikalische Begleitung gewesen, oder? Entweder ein Orchester hat gespielt oder es spielt halt immer irgendwas oder ein Piano. Aber Fritz Lang hat sich auch bewusst dafür entschieden, einfach mal gar nichts spielen zu lassen. Gerade am Anfang haben wir gar keinen Ton. Und dann hören wir auf einmal in die Hupen. Ich glaube, manche werden sich schon erschrocken haben. Ja. Und auf einmal ist es dann den Hupen da. Ja. Also sowas, solche kleinen Feinheiten, denke ich mal, macht das halt aus, um noch mehr in diesen Film mit reingerissen zu werden. Also ich finde, jetzt nach 90 Jahren oder keine Ahnung, fühle ich mich immer noch reingerissen durch seine Art, wie er halt Stimmung macht, wie er Ton einsetzt. Auch mal gar nichts spielen lassen, wo ich weiß nicht, wo ich das erste Mal gesehen habe, den Film. Und da war dort diese Polizeipatrouille, oder? Die ist ja ausgestiegen und ich habe nichts gehört und ich dachte, mein Fernseher ist kaputt. Ja, total. Vorher war immer war irgendwie Sound da und auf einmal nichts. Hä, haben sie was verpasst? Jetzt irgendwas? Aber das hat er halt bewusst gewählt. Und dann haben wir wieder einen Hupen oder eine Sirene oder irgendwas, was dann wieder diese Stille halt durchkreuzt. Und das finde ich sehr effektiv. Dieser radikale Verzicht auf Musik und auf Ton in ganz vielen Momenten, der macht gerade die Momente, in denen dann der Sound auch eine wesentliche Rolle spielt. Und davon gibt es sehr viele, wo der Sound wirklich ganz wichtig ist. Allein schon das Leitmotiv von dem Bergkönig, von dem Kriegsstück, das immer wieder gepfiffen wird, macht die umso eindringlicher. Ja, absolut. Man muss aber dazu sagen, dass wir natürlich über die letzten Jahrzehnte voll daran gewöhnt sind, dass immer wieder Filmmusik drunter liegt. Es gibt ja tatsächlich ein komplette, wenn man sich die ganzen Marvel Cinematic Universe Filme anguckt, eigentlich ist keine einzige Minute da, in der nicht Filmmusik drunter liegt. Aber die Leute von damals waren es auch gewohnt durch die Stummfilme, weil die Stummfilme kennen auch keine Stille. Ne? Stummfilme sind eigentlich viel lauter als dieser Film, weil da auch permanent ein musikalisches Thema drüber liegt. Und ja, natürlich, Stummfilme haben auch diese Momente, wo keine Musik zu hören ist, aber die sind sehr spärlich. Das stimmt, ja. Eigentlich immer, wenn was passiert, hast du musikalisch untermalt. Aber es kommt darauf an, in welcher Vorstellung du sitzt. Ja, das stimmt. Ne? Also ich meine, es gab die kleinen Kinos, die sich das nicht leisten konnten, irgendwie mehrere Musiker zu beschäftigen. Die haben maximal jemanden am Klavier gehabt vielleicht. Und der hat dann die ganze Zeit rumgedudelt. Oder der war krank. Piano. Ja. Und dann, weißt du, ich denke nur, wie war das praktisch umzusetzen? Aber ich glaube, ich hatte irgendwas gehört, dass sie irgendwas gespielt haben, weil es ein Plattenspieler ist. Ja, das kann gut sein, ja. Aber das nimmt natürlich auch wieder so die Perspektive ein, oder? Also ich finde halt, wenn man einen bestimmten Film schaut und dann eine bestimmte Musik hat, das macht schon viel aus. Du hast Caligari als einen von deinen, du hast gesagt, Caligari war der erste Film, den du besprochen hast, ne? Und dass du den Film liebst. Und von Caligari gibt es ja unzählig viele Tonfassungen. Und es gab eine zum Beispiel, meine Lieblingsfassung, die jetzt müsste ich googeln, um es genau zu wissen. Irgendeine Experimental Jazz Band aus den 60ern oder 70ern hat den mal vertont. Stimmt. Und das haben ist drüber so geredet. Moment. Das suche ich ganz kurz. Dann gebe ich kurz den Hinweis raus. Wir haben Caligari einmal besprochen. Also hört euch die Episode gerne an. Da ist alles an Facts sofort da. Dann muss Plur gar nicht erst suchen. Das ist so traurig, weil das wirklich meine liebste Fassung ist. Oh nein. Und es gab damals ja auch die Sheet Music, ne, muss man sagen. Es gab ja ganz lange einfach den Doktor hier improvisiert was Schönes Musikalisches. Dann gab es Leute, die wirklich gut waren darin, spontan das Richtige zu spielen. Aber es gab dann ja auch irgendwann diese Sheet Music, dass man wirklich auf Papier die Noten rausgegeben hat und gesagt hat, okay, wenn ihr ein Orchester habt, macht das. Wenn ihr einen Pianisten habt, macht das. Wirklich mit Timing und damit die vor Ort live das Richtige spielen. Genau, das wurde auch mitgegeben, dass man, wo der Regisseur halt eine Idee oder richtige Vorstellung hat, was gespielt werden sollte. Also, und da haben sie es natürlich auch mitgegeben. In großen Theatern gab es auch ganzes Orchester, in großen Kinos, die da gespielt haben. Auch zum Beispiel. Eines meiner Lieblingsfassungen ist, was ich gesehen habe, die Passion der, oh Gott, Jean-Arc von Karl Dreyer. Und da gibt es eine Version, die ist von 1991 von Richard Einhorn. Oh. Genau. Und die heißt Voices of Light. Und die heißt absolut fantastisch. Also der Film an sich ist fantastisch, habe ich auch besprochen, 1928, glaube ich. The Passion of Joan of Arc. Und mit der Musik, die ist fantastisch. Gibt es aber leider nur auf der Criterion Collection Blu-ray. Okay. Ja, aber die ist wirklich. Die hat alles, die hat wirklich dieses Orchester und so weiter. Und dann merkt man halt, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, auf jeden Fall kann ich das sehr gut empfehlen. Sehr Totalaufnahmen, sehr schnelle Schnitte, aber richtig, richtig gut gespielt, auch von Maria Facinetti. Ja, und dann noch mit diesem Score im Hintergrund. Und der ist erst 1991 aufgenommen worden. Und da gab es auch eine Jazz-Version und so weiter. Und die ist. Ich bin zurück aus dem Google Rabbit Hole, in das ich reingeklettert bin. John Zorn war es. John Zorn, der ein ziemlich bekannter Jazz-Musiker, Komponist und auch Instrumentalist. Okay. Hatte verschiedene Bands und hat aber auch so Solo-Musik gemacht und hat auch gerade in den 90ern ganz viel mit Industrial- und Experimental-Bands zusammengearbeitet. Genau, der hat einmal eine mit Naked City zum Beispiel, ist glaube ich eine seiner bekannteren Bands. Muss man nicht unbedingt kennen, ist großartig. Genau, und der hat auf jeden Fall eine musikalische Untermalung gemacht für den Film, aber ich glaube, es war doch in den 80ern oder 90ern, also etwas später. Und total großartig. Und wir sind hier gelandet, weil wir gesagt haben, dass Musik ganz viel ausmacht bei Filmen, ne? Wir müssen irgendwie wieder zurückklettern zu M. Zum Ton, wie M mit Ton arbeitet. Vielleicht eine kleine Sache. Es ist so banal, aber es ist großartig, für mich ein großartiges Beispiel für das, was Fritz Lang hier mit Ton macht. Ja. Wenn er uns Texte lesen lässt im Film, dann lesen wir die Texte, dann werden die nicht vorgelesen, sondern wir lesen die Texte mit den Protagonisten. Mhm. Und dann gibt es diese großartige Szene, wie unser Lohmann, unser Kommissar, eine Mitteilung liest der Polizei und wir lesen mit ihm mit. Mhm. Dann stolpert er genauso wie wir über einen Rechtschreibfehler. Und wie gesagt, wir sehen einfach nur diesen Text vor uns. Stimmt, ja. Und wir sind dann an dieser Stelle, wo dieser Rechtschreibfehler steht und hören ihn dann einfach nur ganz trocken sagen, Idiot. Und den Fehler korrigieren. Und es ist fantastisch. Es ist wirklich eine meiner liebsten Szenen. Es macht es so lebendig. Also ja, abgesehen davon, dass es auch wirklich so ein kleines Augenzwinkern hat und witzig ist, ist es auch einfach wirklich ein Moment, wo wir uns voll reingezogen fühlen. Ja, ja, genau. Und das hat er ja auch Humor, finde ich. Ne? Ja. Ich meine, das Thema an sich ist ja nicht wirklich lustig. Es geht um einen Kindermörder. Aber trotzdem baut er halt Humor mit rein. Also er hat wirklich ein sehr gutes Timing dafür. Gerade Lohmann, ich finde, Lohmann ist mit halt Peter Lorre, glaube ich, mein liebster Charakter. Also ich mag ihn sehr gern. Also man muss schon sagen, also gerade Lohmann ist ja wirklich der Archetyp geworden für einen Kommissar im deutschen Fernsehen, oder? So ein bisschen, ja. Mit dieser trockenen, etwas zynischen Art. Ja, und dieses breite Grinsen manchmal. Süffisant, selbstgefällig auch ein bisschen. Ja, süffisante, selbstgefällige. Ja. Wenn man an Babylon Berlin denkt, ist auch so ein bisschen, sind auch Figuren davon angelehnt. Aber auch im deutschen Fernsehen, wenn man sich einfach die Krimis anschaut. Tatort. Tatort. Wenn man sich das alles anschaut, ich habe das Gefühl, das kommt alles daher. Es ist krass. Herr Otto Wernicke, also er ist wirklich toller Schauspieler, finde ich, als Lohmann. Und dann kommen wir natürlich zum anderen großen Namen neben Peter Lorre, Gustav Gründgens. Als Goebbels. Also, oder zumindest als SMS-Verschnitt, als dieser fantastische Schränker. Ja. Das ist so krass. Als Goebbels, ja, muss man schon sagen. Ich bin Schauspieler und Gustav Gründgens kennt man vom Namen her, bevor man ihn wirklich irgendwo gesehen hat. Als Schauspieler muss man den Namen Gustav Gründgens kennen und man darf nicht sagen, dass man noch keinen Film gesehen hat, in dem er mitgespielt hat. Weil es der große Schauspieler dieser Zeit ist. Ja. Ja, aber Peter Lorre, die meisten wissen auch gar nicht mehr so richtig, dass Peter Lorre eigentlich in Deutschland gearbeitet hat. Österreicher, glaube ich, ursprünglich. Österreich-Ungarn. Und Österreich-Ungarn, genau, ja. Aber deutsch aufgewachsen, also seine Mutter. Und ist dann nach Berlin gekommen, war in Berlin der große Theaterschauspieler, innerhalb kürzester Zeit, muss man dazu sagen, erst gekommen und hat dann innerhalb kürzester Zeit die Theaterszene dominiert und dann hat ihn halt Fritz Lang dazu geholt. Und M war eigentlich sein großer Durchbruch. Genau, sein erster großer Durchbruch. Und dann durfte er nur noch Bösewichter spielen. Ja, genau, das hat ihn echt sein Leben lang begleitet, die Rolle, ne? Ja, leider, ja. War auch in Zürich. Im Schauspielhaus hat er auch, ich weiß nicht, ein Jahr oder so gearbeitet. Ja, also er war hier in der Ecke, wo ich herkomme, ist er auch begnadeter Schauspieler auf jeden Fall. Und dass seine Performance gerade die letzten 5 Minuten heißt der beste der Filmgeschichte. Also ich finde absolut fantastisch. Das ist total krass. Wenn man über M redet, redet man darüber, wie großartig Peter Lorre ist hier als Kindermörder. Und er ist in so wenigen Szenen zu sehen. Ne? Wenn man es zusammenfassen würde, wären es vielleicht zusammen 10, 20 Minuten vielleicht. Ja, höchstens, oder? Allein sein erster Auftritt, wenn er vorm Spiegel steht und diese Grimassen macht. Mhm. Und so, und wir hören halt aus dem Off auch wieder so großartig, irgendwie mit Ton gearbeitet wird. Das ist der Beginn des Off-Erzählers, des Voice-Overs. Und es wird über ihn geredet als Mörder und wir sehen ihn dann vorm Spiegel, wie er diese Grimassen macht. Mhm. Und das ist beängstigend und faszinierend zugleich. Absolut. Und die Szene, wo er dann vorm Schaufenster steht und das Mädchen in der Spiegelung sieht und da wirklich man merkt, dass es über ihn kommt und dass er eigentlich gegen sich kämpfen will, aber auch schon weiß, dass er verlieren wird und dass es ihn wirklich treibt und dass er diese Not in sich hat. Das ist hart. Also das Thema ist hart und das ist bis heute nicht in der Ausführlichkeit so richtig behandelt, oder? Fällt euch ein Film ein, wo das so paritätisch beide Seiten irgendwie erzählt werden in der Not? Es ist krass, ist halt tatsächlich, dass wir, wenn wir emotional bei einer Person sind in dem Film, ja, dann ist es am ehesten die Figur des Beckert, also Peter Lorres, ja, der von Peter Lorre gespielte Mörder. Wir haben sonst sehr, sehr viel Panorama und sehr viel professionelle Nähe, also zum Beispiel zu Lohmann haben wir sehr viel professionelle Nähe. Aber wenn es wirklich darum geht, in den Geist oder in die Emotionen für jemanden einzutauchen, dann ist es am ehesten er. Ja. Oder auch die Szene, wo er im Café war und sich erst einen Kaffee bestellen wollte und dann ein Cognac und wo er dann gepfiffen hatte und man merkt dann, ja, diese Stimmen, man merkt richtig, das sind Stimmen in ihm und das seine Dämonen treiben ihn. Und ja, und das stellt sich natürlich die Frage, kann man mit ihm Mitleid haben? Kann man das? Man stellt sich halt diese Fragen und ich finde, für mich Mitleid vielleicht nie, aber man leidet schon irgendwo, weil er ist getrieben halt und seine Dämonen sind halt sehr, sehr stark. Und das verkörpert er wirklich sehr, sehr gut. Also ein Method Actor, bevor es den Method überhaupt gegeben hat, fand ich. Also er hat wirklich sich da richtig da reingesteigert in die Rolle. Das Krasse ist ja, dass wenn wir was von ihm wahrnehmen, wir sehen ein bisschen was von seiner verschlagenen Seite, wenn er Kinder anspricht. Also gerade am Anfang, eigentlich, es gibt ja so irgendwie nur zwei Szenen gezeigt, wo er mit Kindern interagiert. Und da sehen wir so seine verschlagene Seite, wie er so dieses Grooming macht. Aber ansonsten sehen wir ihn ja eigentlich nur in den Zuständen Angst, hilflos, verzweifelt. Und ja, natürlich wird da auch irgendwie Empathie geweckt. Also ich finde, der Film macht es halt auch so. Also es ist, glaube ich, schon eine sehr bewusste Entscheidung von Fritz Lang, dass wir nicht Sympathie, aber Empathie mit ihm empfinden. Und dass wir auch mitleiden, wenn er Angst hat, wenn er sich auch so ganz banal, wenn er sich versteckt in diesem Bürogebäude und weiß, dass die kommen, um ihn zu holen und er hat Angst um sein Leben. Ja. Man muss sagen, filmemacherisch ist es natürlich total clever, weil alles, was mit ihm passiert, ist das, was wir normalerweise Helden passieren lassen, mit denen wir mitfiebern sollen. Ne? Es ist wirklich, es ist quasi eine Heldenreise irgendwie, auch wenn es ein Anti-Held ist. Aber es ist so formuliert und so inszeniert, dass wir natürlich, wenn er da wie so eine Ratte in dem Verschlag sitzt und hofft, nicht entdeckt zu werden, es ist einfach krass inszeniert. Und dann eben seine Not in seinem Monolog ist natürlich krass. Man muss natürlich dazu sagen, schauspielerisch ist das alles, wir kommen aus einer Theaterzeit. Er und Peter Lorre kommt vom Theater. Und so. Und also das heißt, wenn man sowas nicht gewohnt ist als Zuschauer, es geht an euch da draußen, liebe ZuhörerInnen, falls ihr das nicht gewohnt seid, dann lasst euch einfach auf dieses Spiel ein. Das ist ein bisschen anders als das, was wir heute kennen. Ist aber ein Stilmittel, mit dem man absolut mitgehen kann, wenn man sich darauf einlässt. Du meinst ein bisschen Overacting? Ja, natürlich. Einfach größer gespielt und es kommt einfach, es wird anders produziert. Als Schauspieler hat man das damals anders produziert, als man das heute machen würde. Also insofern, man hat da einen anderen Zugang vielleicht zu. Man muss sich ein bisschen umstellen. Aber es wird nicht unrealistisch dadurch, oder? Nein, es wird nicht wirklich unrealistisch. Aber du musst dir schon vorstellen, dass du im Zuschauerraum eines Theaters sitzt. Ja, ich ein weiß bisschen. Nicht. Weil, also ich finde schon so, wenn ich an Overacting denke, dann habe ich immer das Gefühl, dass so ein Stück Immersion, ein Stück Realismus verloren geht. Ach so. Und das habe ich in diesem Film eigentlich nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier jemanden sehe, der was darbietet, sondern ich habe das Gefühl, ich sehe hier wirklich einen Menschen am Rande seiner Verzweiflung. Okay, bisschen Schauspieltheorie. Folgendes. Klugscheißen mit Johannes. Das Wichtige ist ja, dass das, was du spielst, von einem Platz in deinem Körper kommt, der Wahrhaftigkeit mit sich bringt. Und die Wahrhaftigkeit ist die Grundlage, die dann dafür sorgt, dass der Zuschauer das glaubt. Das ist im Theater so und das ist im Film so. Wenn du Theaterschauspieler bist und die Wahrhaftigkeit weglässt und einfach nur laut deklamierst, dann kannst du immer noch das Publikum irgendwie erreichen und vielleicht einen lustigen Abend haben, aber er ist nicht wahrhaftig. Sobald du das allerdings im Film machst und nicht wahrhaftig wirst und dann auch noch groß bist, dann hast du ein Problem. Dann glaubt dir keiner. Aber Peter Lorre ist natürlich ein guter Schauspieler und schafft es, seine Wahrhaftigkeit trotzdem zu behalten und größer zu spielen. Und dadurch glauben wir ihm trotzdem noch. Auch wenn es größer ist und vielleicht viel größer, als wir es gewohnt sind heute. Ja, die Subtilität ist natürlich nicht so da, wie wir es vielleicht von heute kennen, oder? Aber man muss ja sagen, im Stummfilmzeitalter ging es ja nicht anders. Da musste man ein bisschen theatralischer auftreten. Und ich denke mal, das sind auch die, sieht man bei vielen Hollywood-Filmen der damaligen Zeit, das ist aber noch so einige mitkommen, halt dieses Stummfilmzeitalter, dieses Theatralische, dass das noch ein paar Jahre mitgeschwungen hat, bis so knapp die Mitte 30er und die Nuancen. Aber ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, ich gehe voll mit. Es ist vielleicht ein bisschen viel, aber es ist nicht unglaubwürdig. Genau. Also man nimmt ihn das ab, auf jeden Fall, dass er da leidet. Und wenn man so in die Ecke getrieben ist, was kann man anderes machen? Ich meine, wenn man die Szene gesehen hat, da waren 50 Leute oder mehr, die auf ihn gestarrt haben. Und er hat da um sein Leben gekämpft irgendwo. Weil er wusste nicht, was passiert. Das ist nicht die Polizei da, das sind die Unterweltler, das kann alles passieren. Und ich denke mal, da war dann, sein Stilmittel war Flucht, verbale Flucht. Was ich aber auch noch wichtig finde, ist, dass es nicht nur um das Schauspiel an sich geht, sondern schon auch noch um die Inszenierung, die ist auch natürlich in den 20er, 30ern anders als heute. Heute ist sie wesentlich subtiler und sehr viel mehr Subtext, den du in diesem Film oft in Dialogen nicht so richtig hast. In den Bildern schon. Ich finde, dass man viel in den Bildern, wo kein Text gesprochen wird, sehr viel Subtext hat. Also im Spiel, in den Augen der Leuten, in den Bildern sehr viel Subtext steckt, in der Visualisierung. Aber im Textbuch an sich, in dem Text, der gesprochen wird, steckt nicht viel Subtext. Da wird gesagt, was gedacht wird. Ich finde es total spannend in diesem Film, wie sich das Bild zum Ton verhält. Weil wir haben noch sehr viele Momente des Stummfilms drin. Ja. Ich glaube, das ist das, was du auch damit meinst. Ich sehe den Film immer und denke, der würde auch eigentlich grundsätzlich als Stummfilm funktionieren. Ganz viele Szenen kannst du dir mit Musik untermalt, einer kleinen Texttafel vorstellen. Ja. Was dieser Film halt macht dann mit dem Ton ist, nicht den Subtext, aber er füllt die leeren Stellen, die man im Stummfilm sonst hatte, und erfüllt die wirklich geschickt. Also wir haben so zum Beispiel sehr, sehr detailreiche Schilderungen von Polizeiarbeit. Das stimmt, ja. Von Forensik, von Kriminalistik. Das ist fast ein Dokumentarfilm. Nicht möglich wäre. Ja. Und das finde ich, das ist schon eine interessante Art, wie Tonfilm mit so einem Stummfilmgerüst, sage ich jetzt mal, umgeht. Und ich seh da irgendwie noch das Stummfilmgerüst. Man könnte diesen Film zusammenkürzen, hätte irgendwie einen funktionierenden Stummfilm, wo das Wesentliche da wäre. Mit den paar Texttafeln, die man halt bräuchte für das, was er sagt, zum Beispiel am Schluss. Ja. Und was der Ton damit macht, dann ist halt wirklich eine faszinierende Ergänzung, die irgendwie Lücken füllt und die dem Ganzen dokumentarische Substanz gibt. Maybe. Vielleicht. Aber das Wichtige ist ja trotzdem das Pfeifen, oder? Christian, wie siehst du das? Genau. Also dieses Leitmotiv, oder? Dieses Pfeifen, das wir direkt dann assoziieren nach einer Weile, oder? Jedes Mal, wenn wir das hören, dann wissen wir, der Mörder ist in der Nähe. Und das ist wie so visuell oder wie so ein Audiosignal für die Zuschauer. Und ich denke mal, das hat es im Stummfilmzeitalter nicht gegeben. Ich glaube, man hat eher mit Schatten gearbeitet. Was wir am Anfang des Films gesehen haben, als wir den Mörder zum ersten Mal sehen, war das schwere Schatten. So, das ist halt dieses Expressionistische damals, was natürlich auch ein Stilmittel gewählt war von Lang, um halt an diesen deutschen Expressionismus zu erinnern, der Ende der 20er eigentlich fast total weggefallen ist. Da haben wir ihn halt. Das haben wir halt im Stummfilm. Aber wir haben dann dieses Audio noch mit dazu, dieses Pfeifen, dieses Leitmotiv. Und das erinnert, wissen wir ganz genau, da ist der Mörder. Und das hätte im Stummfilmzeitalter nie funktioniert. Mhm. Und selbst in Hollywood gab es das nicht. Ich glaube, King Kong war eines der ersten, wo wir ein Leitmotiv hatten, 33, so, wo es dann wirklich, wir haben mehr musikalische Untermalung, wir haben ganze Musikstücke komponiert für den Film. Davor gab es das auch nicht in Hollywood. Das wurde meistens, wenn man sich die Filme anschaut, von 31, 32, die sind mehr Stille, vielleicht am Anfang und am Ende. Ansonsten hatten wir eigentlich keine Musik. Und halt M war wirklich der Erste, der das wirklich gezeigt hat, dass wir da ein Motiv haben für eine Person, die dann aufgegriffen wurde. Und jetzt hat jeder ein Motiv, wenn man das anschaut, die Filme, oder? Stichwort Expressionismus. Also ich glaube auch, dass Bilder ganz viel dieses expressionistische Erbe in sich tragen. Und um das nochmal stark zu machen, der Ton macht dann halt dieses Meer. Und ich komme jetzt mal als Literaturwissenschaftler daher. Wir haben ja so Ende der 20er in der Kunst diese, die, es war so krass von diesen Abwechslung, von diesem Wandel zu sprechen, weil natürlich ist das alles so ein Kontinuum und uns ist so schwer zu sagen, danach kommt das, danach kommt das, danach kommt das. Anyway, gerne wird das aufgemacht, dass nach dem Expressionismus auch als Gegenbewegung die neue Sachlichkeit kam. Und die sehe ich ganz stark in diesem Film durch diesen dokumentarischen Ansatz und durch die ganz viel durch das Voice-Over, dadurch, dass wir so zum Beispiel eine Szene haben, wo erklärt wird, was machen die Polizisten gerade, und dann sehen wir wirklich diese Montage von Bildern, was die Polizei macht, wie eingekreist wird, wie Leute befragt werden, wie Sachen untersucht werden, und das passt voll in dieses literarische Genre der neuen Sachlichkeit. Deswegen würde ich auch mich mit Händen und Füßen dagegen wehren, diesen Film als expressionistisch zu bezeichnen. Aber ich bin total bei dir, dass dieser Expressionismus mit drin ist bei den Bildern, ne? Diese Schatten und so, dass es ganz viel Expressionistisches. Und es gab, war in der Literatur genauso, die neue Sachlichkeit hatte auch ganz viel noch so Expressionismus mitgezogen, expressionistisches Stilmittel. Und Fritz Lang kommt ja auch irgendwie vom expressionistischen Film, also Mabuse und Metropolis waren ja eher so im Geist von diesem expressionistischen Stumpf. Und ich glaube, ganz stark auch dank des Tons schafft er es hier, dieses Sachlichkeit-Ding reinzubringen und irgendwie zu zeigen, wie man halt auch Kino weiterdenkt, dadurch, dass es jetzt Tonfilm gibt. Also ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Beitrag für den Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm, weil er sagt, okay, wir haben jetzt hier diesen Werkzeugkasten, was können wir alles damit machen? Und dann legt er los mit dem Leitmotiv, dann legt er los mit den Voice-Overs, dann legt er los mit ganz großartigen Textbildscheren und so weiter. Und wahrscheinlich gäbe es noch 10 andere Sachen, die man aufführen könnte. Parallelmontage, ja. Es ist ja doch ein bisschen Zeit ins Land gegangen, bevor Fritz Lang dann angefangen hat, wirklich Tonfilm zu machen. Also den Film gibt's, also Tonfilm gibt's seit 4 Jahren sehr beliebt. Also mit dem Jazzsinger hat es halt irgendwie angefangen, dass wirklich Leute gesagt haben, ja, ich will kein Stummfilm mehr sehen, ich will wirklich Tonfilme haben. Und wenn Fritz Lang dann wirklich 4 Jahre braucht, wenn ich das auf heute übertrage, 3D-Filme oder was auch immer, irgendwas, was neu ist, alle stürzen sich drauf. Und Fritz Lang sagt erstmal, okay, ich muss erstmal darüber nachdenken, warum das überhaupt sinnvoll ist. Und das finde ich gut, ne? Gut zu sagen, okay, ich stürze mich nicht einfach so darauf und sage, okay, es gibt jetzt Tonfilm, also mache ich das, weil es sein muss, weil alle das machen, sondern ich überlege mir, was ist der Mehrwert des Tonfilms? Müssen wir jetzt ein Zitat vorlesen? Aber er muss ja, wir müssen jetzt ein Zitat vorlesen. Plor, bitte lese ein Zitat vor. Trotz jahrelanger intensiver Forschungsarbeit, die in technischer und künstlerischer Hinsicht den Tonfilm zur Vollendung führen will, stehen wir heute noch an der Wiege einer neuen Kunst, die sich aber noch in keiner Weise ihre Existenzberechtigung gesichert hat. Man hat vorläufig erst durch negative Erfolge die Grundfläche zur Aufbauarbeit geschaffen. Man hat gelernt, wie man es nicht machen soll. Der Tonfilm ist eine neue Kunst und verlangt als solche neue Formen. Ich würde das so gerne in der Stimme von Fritz Lang vorlesen. Fritz Lang hat so eine tolle Stimme. Okay, also, weiß gar nicht. Kleine Empfehlung. Leute, schaut euch mal die Interviews mit Fritz Lang aus den 50ern, 60ern, 70ern an. Man findet sie auf YouTube. Und der Typ ist schon eine Erscheinung. Also so, er hat so ein, ich weiß gar nicht, jetzt würde ich sagen, so einen trockenen Pathos in der Stimme. Also ein Kopf, was überhaupt nicht zusammenpasst, aber hört ihn euch mal an, das ist toll. Ein trockener Pathos. Ja. Jetzt bin ich sehr neugierig. Aber wenn ihr was hört und wenn ihr seine Interviews hört, bitte immer 70% ab. Ja, Fritz Lang, ne? Das muss ich, ja. Fritz Lang talks a lot of bullshit. Ja. Es ist geil, weil man irgendwie so viele conflicting material findet, wo Leute dann sagen, nein, das war so nicht. Insofern habe ich auch, scheue ich mich die ganze Zeit davor, wirklich irgendwie Facts rauszuhauen über Fritz Lang und was wie wo gemeint war oder wann was gemacht wurde oder wie er sich vielleicht doch mit Goebbels oder nicht getroffen hat oder auf welche Art und Weise. Weil die einzige Quelle immer Fritz Lang ist. Und verschiedene Fritz Langs aus verschiedenen Zeiten. Ja, und das Tagebuch von Goebbels, in dem es nicht drinsteht, obwohl er eigentlich peinlich genau alles aufgeschrieben hat. Also, naja, es ist also schwierig, einige Geschichten Wahrheitsgehalt abzuringen. Es ist halt mit Fritz Lang, ist es halt, er ist ein begnadeter Künstler, absolut, als Mensch hoch. Ja, also was da für Stories hochkam. Also ich denke mal, in unserer heutigen Zeit wäre er bekannt. Ja, er ist als Tyrann bekannt, ne? Also Peter Lorre zum Beispiel wollte dann auch nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Irgendwann so in den 50ern, 60ern wollte er nochmal Peter Lorre für einen Film haben. Und der hat gesagt, nee, Lang, nee, muss nicht sein. Und das in den 50ern, wirklich 30 Jahre nachdem das Ding hier passiert ist, dann immer noch zu sagen, nee, lass mal. Es ist, da muss schon einiges passiert sein. Er musste ja diese Treppe runterfallen da in diesem Keller, wo das Tribunal stattfindet. Und das haben sie echt ein ein Dutzend Mal gemacht. Und das tut weh. Das tut einfach weh. Und nach Peter Lorres Aussage waren ungefähr 10 Takes oder so einfach nur sadistische Freude von Lang. Also das hat nichts zu der Story beigetragen, weil die hatten es eigentlich. Das war einfach, ja, mach's nochmal. Und so soll es wirklich gewesen sein. Also es gab auch bei Metropolis gab es einige Geschichten da mit Brigitte Helm, die ja in dem Roboter war. Also es war keine Schauspielerin, es war ja sie. Und sie fast umgekippt wäre, weil... Sie musste ja auch mit Strohhalm irgendwie da... Luft und so weiter. Versorgt werden mit Wasser und so. Das muss nicht gut gewesen sein, da die Dreharbeiten, das stimmt. Nee, da hat es ja einen Ruf weg. Können wir das mal ganz kurz, weil dieses Gespräch mit Goebbels, ich dachte, das hätte stattgefunden. Zumindest das wüsste man, dass das stattgefunden hat und dass Goebbels ihm das angeboten hat. Oder ist selbst das eine Räuberpistole? Ja. Es ist unklar. Also ich bin auch ein bisschen geneigt, das zu glauben, weil ich wirklich vorstellen kann, weil Goebbels hat reingeschrieben, er hat den Film gesehen und fand ihn ganz toll. Goebbels und das ist ein Film. Super, ohne irgendwelche humanitären... Goebbels hat den Film nicht verstanden. Ja, er hat überhaupt nicht verstanden, was der Film soll. Es ist so geil. Und dabei hat aber Goebbels doch immer so viele Filme angeguckt und so tief analysiert und für sich irgendwie überlegt, ob man das nutzen kann. Und vielleicht hat er schon auch verstanden, dass es nicht so ist und hat versucht, den irgendwie umzudrehen. Das kann natürlich auch sein. Was man ihm geben kann, Fritz Lang bleibt, also er positioniert sich nicht eindeutig, auch in diesem Trial und auch wenn der Schränker so ein bisschen wirkt wie eine Karikatur von einem SS-Schergen oder SA-Schergen damals, ist es doch trotzdem so, dass Fritz Lang beiden Positionen, also einmal lynchen und einmal freilassen und behandeln, also bei den Extrempositionen vielleicht Raum gibt und sich nicht eindeutig positioniert. Oder wie seht ihr das? Nee. Also ich finde auch, er tut sich nicht eindeutig positionieren, aber man kann das halt auslegen, wie man möchte. Und die NSDAP hat es halt ausgelegt, ein Führer für die Todesstrafe. Ey, er ist einer von uns sozusagen. Und deswegen, ich denke, ob ein Treffen stattgefunden hätte, weiß ich nicht. Ich könnte es mir schon vorstellen, dass sie ihn haben wollten. Und es gab ja auch diese Aussage, das weiß man auch nicht, aber das könnte eigentlich passen, dass Goebbels das gesagt hätte. Und zwar soll jetzt Fritz Lang bei diesem Gespräch, anführungsweise fiktiven Gespräch, weiß man nicht, auf jeden Fall soll er gesagt haben, ja, aber ich bin ja halb Jude, meine Mutter ist ja Jüdin. Und Goebbels soll zu ihm gesagt haben, ja, wer Jude ist, das bestimmen ja wir, ne? Das könnte ich mir vorstellen, dass er das gesagt hätte. Das würde so passen zu Herrn Goebbels. Aber ob es halt der Fall war. Was nicht der Fall war, ist, Lang hat ja gesagt, dass er noch am selben Abend oder Tag danach abgereist und Deutschland verlassen hat. Und das war eine Lüge, weil in seinem Reisepass war von dem Treffen ein halbes Jahr später erst der Stempel gewesen nach Paris. Und darum hat er ja auch ganz viel Bullshit erzählt, so wie er geflohen ist und wie er dann Angst hatte und sich versteckt hat und schlafend gestellt hat, um den allen zu entkommen, weil die alle auf der Jagd nach ihm waren. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ist halt ein Storyteller, total. Oder? Was genau, wie und man kann es ihm nicht mal übel nehmen. Ja. Ich meine, hey, er verdient mit Geschichten sein Geld, er macht tolle Geschichten. Und ich stell mir ganz gerne so eine alternative Realität vor, in der Fritz Lang Goebbels Angebot annimmt und Deutschland im Jahr 1936 pleite ist, weil er den großen Propagandafilm für die NSDAP dreht und die Reichsfilmkammer alles an Geldern da reinpulvern muss, ne, so Metropolis-Style. Und dann der Nationalsozialismus beendet wird, weil sie einfach kein Geld mehr haben, weil Fritz Lang alles für seinen großen Film gebraucht hat. Oh Gott, das wäre so geil gewesen. Pleite-Nazis. Ach, wie schön. Stell ich mir sehr gut vor. Was hast du? Ich musste wirklich zum Mond. Das drehen wir nicht im Studio. Sehr gut. Die V2 muss da hoch. Ich gehe mit. Ja, diese Unterwelt. Also, um mal so eine harte Katze machen. Ich finde es fantastisch, wie Fritz Lang die Unterwelt darstellt. Und es gab ja offensichtlich wirklich diese Vereinigung. Ja. Die auch mit einer gewissen Professionalität sowas wie Betteln und andere kriminelle Akte wie Diebstahl verwaltet haben. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie realistisch ist das, wie lang das darstellt, weil das ist ja unfassbar, mit welcher Akribie allein die Bettler da sitzen und Notizen machen und Zeug sammeln und das sortieren. Und ich denke die ganze Zeit so, wow, die sind viel professioneller als die Polizei. Kein Wunder, dass die ihn zuerst kriegen. Das ist schon, also das Gegenüberstellen von Polizei und Kriminalbande, die beenden jeweils den Satz des anderen in dem einen Zusammenschnitt. Ne? Ich finde den Zusammenschnitt großartig, gut. Unglaublich gute Idee. Ja. Und gut umgesetzt. Ja. Aber was will uns Lang damit sagen? Also er hat nicht viel übrig für die Polizei, habe ich so das Gefühl. Und auch vor allem nicht für die upcoming Polizei der Nazis, oder? Ja, das stimmt. Das ist eigentlich auch ein Fakt, würde ich schon sagen, dass er ziemlich unzufrieden ist. Weil was man bedenken muss, der Film beruht auf wahren Tatsachen. Es gab ja wirklich einen Mörder, Peter Kürten, ja, genau, der wirklich rumgegangen ist und keine Kinder, aber trotzdem schon. Und es hat sich halt hingezogen. Und das war lang ein Dorn im Auge, dass immer alles so lange gedauert hat. Hm. Und als er den Film gedreht hat, ich glaube 2 Wochen bevor er fertig war mit dem Film M, wurde Peter Kürten verurteilt. Also es hat sehr, sehr lange gedauert und damit war er halt unzufrieden. Ich glaube, es ist so eine Art auch Kritik, dass man zwar viel tut, aber eigentlich nicht wirklich von der Stelle kommt. Und ob das jetzt sozusagen, ob er jetzt sagt, die Unterwelt kann das besser regeln, ist aber dahingestellt. Aber auf jeden Fall ist es schon eine Kritik für die damalige Polizei gewesen, dass halt alles so lange sich gedauert hat, bis es irgendwie mal zu einem Vorteil oder bevor man ihn geschnappt hat und so weiter. Also das kann man schon davon ausgehen. Was ich oft gespürt habe in dem Film ist halt auch, also nicht nur, dass die Unterwelt im Kontrast zu der Polizei irgendwie als professioneller teilweise dargestellt wird, sondern auch, dass es dass Fritz Lang fasziniert zu sein scheint, wie die sich organisiert und auch wie die zusammenhält. Also ich fand dieses, als die Verbrecher beschließen, okay, wir müssen die Bettler mit einspannen und dann gibt es den Schnitt zu den Bettlern. Und ich finde es richtig sympathisch, wie die da zusammensitzen und dann das Brot sortieren und so. Wie sagt er, voll Deibel, dieser Käse riecht aber großartig. Und dann sitzen die da und haben Freude daran, machen wirklich einen guten Job. Es ist aber auch ein bisschen Karikatur, oder? Also die sortieren sehr deutsch sowohl die Brote als auch die Stummel von den Zigaretten, die sie da irgendwo aufgesammelt haben. Es ist die Bettler so darzustellen als organisiertes, sehr deutsches, fast schon nach Archiven vorgehendes. Sie haben ja dieses Buch, wo sie dann die Leute die Namen eintragen und genau gucken, die Reviere zuteilen. Die scheinen organisierter zu sein als die Polizei. Ja! Und das ist schon, also es geht, ich weiß nicht, ob es vielleicht in beide Richtungen irgendwie so ein kleiner Tritt ist, oder? Aber sie stehen auch füreinander ein, ne? Also es gibt in diesen Verbrecherkreisen auch so einen sehr starken Zusammenhalt. Wenn wir zum Beispiel sehen, der blinde Ballonverkäufer, wie der so direkt seine Leute organisiert kriegt und die das erledigen. Und wir haben die, wie die in der Kneipe zusammensitzen, die Verbrecher, und es ist irgendwie sympathisch, wie sie sich unterhalten. Und der Kontrast dazu ist ganz am Anfang der Stammtisch von den guten Bürgern, die sich gegenseitig vorwerfen, Mörder zu sein und aufeinander losgehen. Können wir einmal acknowledgen, dass es diese tolle Kamerafahrt gibt bei den Bettlern, wenn er in diese Bettler reingeht? Ja, aber es ist unglaublich. Ja. Total lang, einfach so eine Plansequenz über die Sachen drüber, wie er das mit den Broten macht, rüber zu den anderen. Es ist wirklich beeindruckend und er geht auch einmal in einem anderen Shot nach oben die Wand hoch und dann ist da ein Fenster durch das Fenster durch, dass wir so ganz, wenn man gut aufpasst, sehen, wie jemand off-camera die Glasscheibe zur Seite schiebt, damit die Kamera durchgehen kann. Aber unglaublich, oder? Es ist schon toll. Ja, und das sieht man auch die Weiterentwicklung von Lang. Also wenn man sich seine früheren Werke anschaut, das ist alles so statische Kamera gewesen. Mhm. Und jetzt diese Kamera einfach fließen zu lassen, das sieht man auch die Entwicklung. Also technisch ist der wunderbar und der erzählt auch viel. Also wie gesagt, man braucht, da kommen wir wieder zum Stummfilm, oder? Man braucht, die Bilder erzählen die Geschichte eigentlich. Mhm. Und ich finde es absolut fantastisch, was er da gemacht hat mit der Kamerafahrt auf jeden Fall. Und dann halt bis zu der Tafel, wo dann alles minutiös aufgelistet wird, was es alles gibt. Ja. Total krass. Also man muss sagen, er ist für die Zeit wahnsinnig modern. Ja. Sowohl in der Kamera als auch im Thema, als auch in der Umsetzung. Dass es ein psychologisches Gutachten für einen Täter gibt, das ist ja auch nicht der Fall. Das war ja bei Kürten, den du vorhin erwähnt hast, auf den das Ganze vielleicht so ein bisschen basieren könnte. Da war es auch das erste Mal, dass man ein richtiges psychologisches Täterprofil entwickelt hat, um ihn zu fangen. Und das ist in dem Film eben einmal sehr modern und sehr zeitnah an dem, was es tatsächlich gab, erzählt. Das ist schon beeindruckend. Ja, so krass, dieser Diskurs, dann was mit dem Täter geschieht und wie er verantwortlich ist. Ja. Ja, Lang ist er natürlich sehr interessiert an alles, was halt neu ist und so weiter. Und ein sehr großer Zeitungsleser auch. Also er verfolgt wirklich sehr viel, was in der damaligen Zeit passiert. Und das lässt er mit einfließen in seine Arbeit. Also von, ja, und auf jeden Fall merkt man das dann auch. Der ist wirklich am Puls der Zeit. Ja. Ich fand es teilweise, ich finde es so krass am Puls der Zeit, dass ich es wirklich überraschend fand, nach dem Motto, ach krass, so weit waren die Anfang der 30er schon, dass die auch, dass auch dieser Diskurs geführt wurde, ist dieser Mensch krank, muss er behandelt werden, kann er für seine Taten verantwortlich gemacht werden, wie geht die Gesellschaft mit sowas um? Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass selbst, also auch wenn ich lang als progressiv wahrnehme, dass das überhaupt auch unter Progressiven schon Thema war, also total, total krass, ja. Weiß jemand, wie das wahrgenommen wurde damals? Also, weil das ja wirklich so ein progressives Thema ist und dass sicherlich nicht jeder auf der Straße sich mit diesem Thema irgendwie auseinandergesetzt hat und sicherlich auch ganz viele gedacht haben, wieso soll ich jetzt Mitleid mit dem haben, weil sie eben nicht nie darüber nachgedacht haben. Weiß jemand, was damals gedacht wurde? Ich habe nämlich nichts gefunden gerade. Na, Goebbels war ja offensichtlich angetan. Ja, Goebbels war jetzt toll. Super. Weil es so ausgelegt hat, ja. In eine Richtung. Ich weiß es nicht, ob man das so wahrnimmt, wie wir das jetzt wahrnehmen, oder ob Peter Lorre und seine Darstellung seiner Zeit voraus war. Das kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall war es ein Hit. Das weiß ich. Das war wirklich sehr ein Film, den man gesehen hat, auch international. Viele Hollywood-Studios haben den sozusagen genommen, den Film, und sagen, da müssen wir hin, auf dieses Niveau. Also auf jeden Fall war der sehr prägend und auch sehr erfolgreich. Was Metropolis nicht war. Metropolis war ein Flop. Also das war wirklich so sein Smash-Hit. Warum wird ausgerechnet so ein Film smashed, der ja jetzt wirklich ein schwieriges Thema hat? Es geht um einen Kindermörder, der nicht klare, sympathische Protagonisten hat, denen wir folgen können, der, wie wir schon festgestellt haben, mit Musik sehr spärlich umgeht. Was ist das, was die Menschen damals an dem Film begeistert hat? Ist es dasselbe, was uns heute an dem Film begeistert und fasziniert? Ist es einfach, dass er als Thriller besonders einfach ein cooles Thema hatte? Einfach Mord macht Spaß. Ich weiß ja nicht, wie das Marketing war, oder? Es kann ja sein, dass es auch dieser Peter Kürten-Fall war ja in den Medien und so, und dass man das irgendwie damit aufgefasst hat, dass man sozusagen auf der Welle mitgeschwommen ist. Ja. Weil man es eher fassen konnte, ein Mörder eher fassen konnte, als zum Beispiel ein Metropolis. Metropolis war seinerzeit viel zu weit voraus und Leute können sich gar nicht vorstellen, was das eigentlich sein soll. Das könnte ich mir erklären, warum der so erfolgreich war, weil es halt etwas, was die Menschen in der Zeit halt interessiert hat und was in den Medien allgegenwärtig war. Und jetzt gibt es den Film dazu sozusagen. Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Diese Faszination am Morbiden wird ja eigentlich schon in der Eröffnungsszene gezeigt, wenn die Kinder diesen Abzählreim vortragen, wo es um den Killer geht, der an der nächsten Ecke lauert. Kinder sind da gnadenlos. Also. Ja. Und dann schreit ja die Mutter noch runter, ihr sollt doch diesen Abzählreim nicht sagen. Ja. Aber solange sie noch was sagen, ist ja gut. Ja, genau. Solange wir sie hören können. Hören können ist alles gut. Wie fandet ihr die Anfangssequenz überhaupt? Also wo die Mutter gewartet hat und so und jemand sieht die Uhr ticken und sie kommt nicht. Da merkt man auch schon, oder? Wie Zeit eine Rolle spielt auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch die Angst. Also man hat wirklich dieses Gefühl kommt von Anfang an mit rein, oder? Diese Angst, diese Unwohlsein, oder? Also für mich hat es in den ersten 5 Minuten hat mich der Film eigentlich schon. Ja. Wie seht ihr das? Ist das die Anfangssequenz? Es gibt ja diese, also ich finde die Kontrastierung halt total stark, weil wir haben hier so dieses fast schon romantisierte Bild von der wartenden Mutter, ne? Sie hört die Glocken schlagen, guckt auf die Uhr und freut sich, dass ihr Kind nach Hause kommt und dann parallel den Weg des Kindes zusammen mit dem Mörder verfolgen und wissen, oh shit, da passiert was Schlimmes und das sorgt einfach dafür, dass du deine Fingernägel in den Kinosessel bohrst. Und dann natürlich auch wie die Szene endet. Wir sehen ja nicht den Mord. Wir sehen gar keinen Mord, sondern wir sehen einfach nur dieses Gelände und den Ball da rollen und es ist schon krass. Also Fritz Lang macht da die magische Kiste ganz weit auf. Ne? Er sagt wirklich, okay, ich mache ganz große Kontraste auf. Zum einen den Kontrast zwischen der Mutter, die so liebend auf ihr Kind wartet und sich freut, wie keine Mutter. Kein. Ich habe ein Kind und ich kann sagen, wenn die Schule zu Ende ist, gucke ich nicht so zufrieden auf die Uhr. Nein. Und dann den Kontrast eben dazu, dass das Kind nicht kommt. Und natürlich die Kontraste, indem man einfach ganz viele leere Bilder zeigt. Dort wäre das Kind jetzt glücklich. Ja. Dort könnte es jetzt am Tisch essen. Ne? Also das ist schon auch plakativ, muss man sagen, so gemacht. Aber auf eine sehr effektive Art und Weise. Schon wirklich toll. Aber er greift da wirklich tief in diese Kiste rein, habe ich so das Gefühl. Ich würde gerne, weil ich glaube, es passt dazu, über die Szene reden, die mir überhaupt nicht gefällt an dem Film. Also, ja, bitte. Wir haben so viel dem Film Honig ums Maul geschmiert. Es gibt eine. Ich liebe diesen Film. Aber ich hasse die letzte Einstellung. Diese beiden Frauen, die da sitzen und sagen, ja, Maid, müssen wir ein bisschen besser auf die Kinder aufpassen. Und ich frage mich, Fritz, musstest du uns das wirklich jetzt noch erzählen? Das geht voll in die normale, in das Pacing des Films rein. Natürlich, Fritz Lang haut einem, wie gesagt, das hat keinen Subtext groß, in dem was ausgesprochen wird. Er haut einfach nochmal raus, was die Frauen da denken. Und man muss dazu sagen, dass das Gesicht natürlich auch sehr entrückt ist von dieser Frau. Also es ist nicht so, dass Fritz Lang sagt, ich mache hier nochmal eine realistische Szene mit einem realistischen Appell wie Chaplin jetzt beim großen Diktator am Ende. Das ist, die Effizienz hat dieser Monolog da nicht. Das ist ja auch kein richtiger Monolog, sondern nur nochmal, wir müssen halt nochmals auf unsere Kinder aufpassen. In diesem Moment wurden Helikoptereltern geboren. Ja. Oder Christian, wie siehst du das? Ich meine, es ist ja kein richtig realistisches Bild. Nein, ich glaube, das ist halt die letzte Einstellung, mit dem man halt, das ist nochmal so dieses Nachwirken und mit diesem Druck, das bringt uns Kinder auch nicht mehr zurück. Also für mich hat sie funktioniert. Man könnte sich streiten, wie sie halt gesagt wurde, weil sie ist ja wirklich dann halt sehr, das bringt sie auch nicht mehr zurück. Aber man fühlt es einfach mit. Also ich weiß nicht, also für mich hat es auf jeden Fall funktioniert. Das ist so der letzte Eindruck und so. Und für mich hat das noch mitgehalten. Also ich habe dann, als ich das erste Mal gesehen habe, nachdem das, ich habe dann schon eine Weile drüber nachgedacht. Aber und, es macht doch was das halt heißt. Weil wir wissen wahrscheinlich, dass der in die Anstalt geht, oder? Dass er nicht verurteilt wird. Er wird halt als krank und so weiter. Ich finde die erste Hälfte von dem Text ja auch gar nicht schlimm. Dieses, davon werden unsere Kinder auch nicht lebendig, ist super, ist okay. Ja. Aber warum sagt sie dann, also, und das sagt sie fast so an uns, als ob das ein Lehrfilm wäre in diesem Moment. Warum gibt es plötzlich nochmal diese Botschaft, wo der Film die ganze Zeit so eine tolle Ambiguität hatte und die ganze Zeit so unsicher ist, wo stehen wir jetzt, wie gehen wir damit um? Und dann kommt aber nochmal, als ob es die ganze Zeit in dem Film nur darum gehen würde. Und das Schlimme ist, Fritz Lang sagt das ja sogar. Fritz Lang sagt über den Film, er hat ihn gedreht. Jetzt muss ich das Zitat suchen, damit Frauen mehr auf ihre Kinder aufpassen oder so. Oh, und der Gott. Film und Fritz Lang wird seinem Film dann nicht gerecht, wenn er das sagt. Genau. Weil der Film hat so viel Ambivalenz, so viel Diskurs, so viel Moderne. Und ich weiß nicht, ob es diese letzten 3 Sekunden das gebraucht hätte. Das ist zu plakativ. Natürlich ist es ein plakatives Moralstück geworden. Aber ich glaube, dass der Film sowieso von Genre zu Genre wechselt. Und wenn er dann am Ende zum Moralstück-Genre wechselt, dann ist das halt nur ein weiterer Wechsel in einem sehr umtriebigen Film, was das betrifft. Ne? Er ist ja nicht nur Thriller, ne? Ja, er ist nicht nur Thriller. Er ist auch einfach tatsächlich so ein Kriminalarbeit wird ja wirklich sehr dokumentarisch gezeigt. Ja. Und da hätte ich mir fast vorstellen können, dass man im Kino sitzt in einer Wochenschau wie damals. Ja. Psychologisches Drama. Ja, psychologisches Drama, genau. Solche Sachen. So. Und wie wir schon gesagt haben, neue Sachlichkeit, also auch sehr reale Personen, finde ich. Also gerade jetzt die Bürger, die Berliner. Total. Oder? Also wie sie auch dargestellt werden. Also ich fand, wo sie ja das vorgelesen haben, das hört da niemand. genau, es ist so großartig. Also einfach ist dieses Zeug von der Seite. Diese Berliner Schnauze. Ja, total. Ja, genau. Aber da muss man an dieses komische Gespräch denken. Das, was sie da, die Männer an dem runden Tisch da, der Stammtisch. Und wie schnell entwickelt sich das dahin, dass der eine sagt, aber ich habe dich auch mal mit so einem Mädchen gesehen. Oh, du Schwein, du. Ich prügel mich gleich mit dir. Ich finde es total geil, auch wenn sie den Typen aus dem Bus rausholen und er sagt, Ja, da, den Mörder sollten sie doch verhaften. Und irgendjemand unten, was? Das ist der Mörder? Das ist der Mörder. Es ist schon sehr schnell und eine Entwicklung, sehr plakativ. Aber es ist so geil, weil allein der Sound ist so großartig. Ja, diese Berliner Stimmen in diesem Dialekt und mit diesen schnottrigen Sachen, genau. Das ist toll. Und da habe ich mir überlegt, beim ersten oder zweiten Mal schauen, warum gibt es das nicht mehr? Also diese Dialekte, mit Dialekten arbeiten im deutschen Film, im großen Mainstream-deutschen Film, finde ich so schade. Oder ich weiß nicht, ob ihr Westfront gesehen habt, 1918 von A Papst. Der steht genauso damit. Da hast du einen Bayer, den du fast gar nicht verstehst, aber es bringt was zur diese Authentizität. Das war sehr, sehr groß geschrieben damals, gerade durch Papst und durch Lang halt. Und das finde ich, bringt nochmal so einen extra Effekt mit in den Film, wo ich mir die Realität vorstellen kann, dass es halt real ist. Und, wer früher stirbt, ist länger tot. Das ist der letzte Film im Dialekt, den ich gesehen habe. Und ich musste die ganze Zeit Untertitel drauf haben, weil ich es nicht verstanden habe. Aber international ist das viel besser gehandelt, finde ich. Es gibt ja so viele amerikanische unterschiedliche Dialekte, die in Filmen vorkommen. Britische Dialekte. Wenn du jemanden posch darstellen willst, dann hast du einen ganz anderen Londoner Dialekt, als wenn es so eine Arbeiterklasse ist. Die faken auch viel mehr Dialekte, ne? Ja, also gerade wenn du irgendwie so einen großen Hollywood-Star hast oder einen großen Star aus New York, der dann plötzlich im Südstaaten Redneck-Akzent redet, ist das manchmal auch etwas irritierend. Ja, es kommen auch oft genug Sachen vor, wo man denkt, oh, der Ami versucht unbedingt den Briten darzustellen und es funktioniert überhaupt nicht. Also es gibt solche Unfälle, gibt es durchaus. Oder in Australien. ja, genau. Ich stehe ja voll drauf, wenn amerikanische Schauspieler versuchen, Deutsche zu machen, indem sie so einen deutschen Akzent. Ich liebe es. Wirklich, ich finde es wirklich schön, weil der deutsche Akzent ist ja echt hart. Also Englisch von Deutschen gesprochen ist, also vor allem von mir, ist immer schrecklich und brutal. Und ich liebe es, wenn Amerikaner versuchen, das nachzumachen. Wie schmutzig kommt man sich denn dabei vor, jetzt dem Mörder Mitgefühl entgegenzubringen? Um mal wieder zu den ernsthaften Themen zurückzukommen. Schmutzig? Oh. Ich muss sagen, ich hatte Mitgefühl, also Empathie auf jeden Fall. Und ich sehe ihn halt als getrieben hin. Also er passt nicht in unsere Gesellschaft, er muss nicht weg. Ja, es ist halt, wir wissen ja auch nicht, wie sein Leben halt ist. Was wir wissen ist, er ist nicht aus Berlin, er ist ein Außenseiter. Er kommt woanders her. Ich würde sagen Österreich, so von seinem Akzent her. Ja, das ist ja Schauspieler. Würde ich sagen, er ist ein Österreicher. Ja, aber wie gesagt, man hat die ganzen Berliner da und der ist halt von außerhalb. Das bringt ja noch was mit. Er ist nicht von hier. Er ist ein Außenseiter. Das ist nicht nur Außenseiter von seiner, dass er ein Kindermörder ist, sondern er ist auch Außenseiter. Er ist nicht kein Berliner. Er ist von außerhalb. Und das kommt noch mit dazu. Und wir wissen nicht, wie er seine Kindheit verlebt hatte und sonst irgendwas. Aber dadurch, dass er halt so emotional war und wie er es halt sich geschrieben hat, ich kann nicht anders. Also für mich ist es, hat er kein Mitleid, aber auf jeden Fall Empathie. Und ich sehe es einfach, er gehört nicht in unsere Gesellschaft, auf keinen Fall, aber er gehört auch nicht tot. Mhm. Also ja, es ist schwierig, es ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Klar, wie schmutzig fühlst du dich? Ich fühle mich nicht schmutzig. Ich glaube, ich bin bei Christian. Ich glaube, wir sind halt auch einfach im gesellschaftlichen, kriminologischen Diskurs weiter, als sie es damals waren. Also es gibt immer noch sehr viele Menschen, die für die Todesstrafe sind in Deutschland, aber die ist ja Gott sei Dank abgeschafft. Und es ist wirklich spannend, dass hier genau zumindest der Diskurs auch aufgemacht wird, ja, das sind eigentlich auch Menschen, die Heilung brauchen, Menschen, die krank sind. Und was kann man machen? Es geht vielleicht gar nicht im Sinne von Resozialisierung, aber im Sinne von zu verhindern, dass er weitere Straftaten macht und gleichzeitig nicht die Menschenrechte komplett ignorieren. Aber es ist natürlich hypothetisch, ne? Ja. Ich finde es wahnsinnig spannend, wie realistisch das alles erzählt wird, wie er, was für Aktionen er fährt, was er macht. Es gibt diese eine Szene, wo das Mädchen dran ist, weil er angefangen hat zu pfeifen und dann kommt die Mutter und rettet das Kind gerade noch so. Und dann stellt er sich da in die Ecke, ganz verschämt, und versucht irgendwie unsichtbar zu werden und ist danach völlig fertig mit den Nerven. Setzt sich dahin in diese Kneipe und trinkt erstmal zwei Korn oder was auch immer, der er bestellt, und ist wirklich hart getrieben. Und das sind Sachen, die tatsächlich viel beobachtet werden bei so Triebtätern / Kindermördern, die aus sexuellen Motiven sowas machen, wo auch das einfach drin ist und so dieses Getriebene drin ist. Es gibt einen Fall von einem Kindermörder aus Leipzig, der über die Jahre aus den 80ern bis in die 90er immer wieder gemordet hat und sexuellen Missbrauch betrieben hat, wo man so viele Parallelen sieht zu dem, was hier gezeigt wird, was mir nicht so bewusst war. Also auch gerade dieses sich Mut antrinken mit Alkohol und dieses Getriebene, wie das dargestellt wird, ist einfach sehr realistisch. Das finde ich sehr spannend. Was mich dann rausreißt, ist ein kleines bisschen, dass er diesen Brief schreibt. Weil ein Brief eigentlich ja etwas ist, was eine Selbstgefälligkeit darstellt. Ja. Und der ist nicht so. Er ist nicht so selbstgefällig. Und er hat auch kein Bedürfnis, kein Geltungsbedürfnis in dem Sinne. Und das reißt mich ein bisschen raus. Wie kann man das begründen? Wo kommt das her? Ich glaube, es ist in dem Moment auch so ein bisschen narratives Mittel. Weil sie versuchen irgendwie... Ja, also klar. Der Film gibt dadurch den Polizisten ein bisschen mehr in die Hand, als Kinder werden umgebracht. Und das ist natürlich nicht geil. Ich fand's okay in dem Zusammenhang, weil ich das Gefühl hatte, sein Brief ist auch ein bisschen ein Hilfeschrei. Ich glaube, er will auch irgendwie gefasst werden. Ja. In diesen Momenten, in denen er sagt ja, in diesem Schauprozess sagt er ja, und dann frage ich mich, war ich das wirklich? Habe ich das getan? Ja. Und es scheint Momente zu geben, in denen er sich eigentlich wünscht, gefasst zu werden. Ja, okay, dann in dem Zusammenhang würde es vielleicht Sinn ergeben, vor allem, weil er reinschreibt, es ist noch nicht zu Ende, um den Leuten zu sagen, hey, wenn ihr mich nicht bald mal einsperrt, dann gibt es hier ein Problem. Aber dafür geht der Film natürlich sehr wenig darauf weiterhin ein. Also am Anfang sehen wir ihn eher als Monster, finde ich, dieses gesichtslose Monster, und am Ende mehr als Mensch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine Reise, wie wir es gesagt haben, so eine Anti-Heldenreise ist. Weiß ich nicht, ob es ein stilistisches Mittel ist. Auf jeden Fall macht es für mich im Nachhinein nicht viel Sinn, dass er diesen Brief geschrieben hat. Was ich manchmal das Gefühl habe, ist, dass er so zwei Persönlichkeiten hatte, oder? Auf der einen Seite ist es so wie in, vielleicht ein blöder Vergleich, aber wie in Gollum und in Smeog, oder? er ist auf der einen Seite halt dieses Schizophren. Das eine ist dieser Trieb, ich muss das, aber diese Szene im Café, finde ich, ist eine Schlüsselszene für mich, weil ich zum ersten Mal sehe, wer er eigentlich ist. Er will das eigentlich nicht. Er will diese Stimmen loswerden. Das ist einfach zu laut, aber er kann nicht. Ja. Und dann, sobald er dann mit einem Mädchen zusammen ist, dann ist er wie die andere Person, die genau weiß, wie er was er machen muss. Ah, ich schenke jetzt Früchte oder Süßigkeiten, und dann gehe ich dahin und dann mache ich das. Ja. Und dann, das ist die einzige Zeit, wo er mal Ruhe hat. Ich glaube, das sagt er auch im letzten Monolog halt, also am Ende. Das ist das Einzige, wo ich nichts höre, ist halt, wenn ich das gemacht habe. Und wir sehen es ja auch vor dieser Kaffeeszene, wie zerrissen er ist, ne? Wenn er in die Schaufensterscheibe schaut, und dann sieht er die Spiegelung von dem Kind, und sein erster Impuls ist, oh mein Gott, Hilfe. Und also es ist nicht nur einfach so, Opfer, da ist ein neues Opfer, sondern er hat Angst davor, er fühlt sich hin und her gerissen. Er kämpft dagegen. Ja, er kämpft im wahrsten Sinne des Wortes. Er kämpft, genau, er kämpft. Und meistens verliert er halt, weil es zu stark ist. Oh mein Gott, was ist das für eine Musik? Was war das? Wo sind wir? Ich glaube, wir wurden rausgerissen. Aber wohin? Oh mein Gott, Johannes. Ja? Ich befürchte, wir befinden uns in einer Self-Promo. Oh nein! Shit! Ganz schnell, damit wir zurück zum Gespräch können. Was müssen wir machen? Was müssen wir sagen? Wir müssen den Leuten unbedingt sagen, dass sie uns abonnieren sollen, wo auch immer sie sind. Yeah. Also auf Spotify oder Apple iTunes, oder sowas. Beam, whatever, was ihr auch benutzt. Also abonnieren und anderen sagen, dass sie uns abonnieren sollen. Auf jeden Fall. Wenn euch die Folge gefällt, gebt uns gerne Sterne, Herzchen, Daumen hoch, was auch immer euer Podcatcher anbietet. Genau, und wenn sie euch nicht gefällt, dann schickt diese Episode weiter an eure Feinde oder eure Nachbarn oder sowas. Und wenn ihr uns Feedback geben wollt, wir freuen uns total über jeden Kommentar an johannes@mussmansehen.de oder florian@mussmansehen.de. Genau, schickt uns Filmvorschläge und so weiter. Boah, wir sind schnell durchgekommen. Ja, jetzt schnell raus. Schnell wieder zurück ins Gespräch. So, Leute, die Zeit ist relativ fortgeschritten. Normalerweise haben wir an dieser Stelle dann unsere Top 3. Wir haben jetzt keine richtige festgelegt, aber ich würde dich gerne nach einer Top 3 fragen, aber erst machen wir unseren Jingle. unsere Top 3. So, wir sind wieder zurück. Nach dieser kurzen Unterbrechung von Johannes braucht für alles einen Jingle. Und egal. Jedenfalls würden wir gerne von dir einmal deine Top 3 Filme ever, also deine Lieblingsfilme aller Zeiten. Die für die Insel. Die für die Insel, genau. Was du mitnehmen würdest, wenn du auf die Insel gehst und nichts anderes mehr hättest, außer diese drei Filme. Gut, also ich hätte von ein Potpourri an verschiedenen Filmen, was ich euch sehr ans Herz legen will, unbedingt schauen, ist Sunrise, A Tale of Two Humans von Murnau von 1927. Absolut fantastischer Film. Ist Stummfilm, aber so berührend erzählt und ja, also mir kamen die Tränen. Ich hab geheult am Ende. Kenne ich nicht. Okay. Sehr gut. Absolut fantastischer Toll. Film, ja. Als das Nummer 3. Die Nummer 2 ist Jurassic Park. Es ist einfach der Film, Geil. Den ich das Kino sozusagen erlebt habe zum ersten Mal. Okay. Ich glaube, ich war 8. Wow. Wahrscheinlich viel zu jung im Kino und habe zum ersten Mal Dinos gesehen, wie sie real über die Kino, nicht Stop Motion, die sahen real aus. Und ich glaube, das war so dieser Moment, wo ich mit Kino und mit Filmen einfach, ja, das ist dieser eine Moment, wo man sich zurückerinnert. Und da habe ich so geliebt und diese Liebe ist ein Leben lang geblieben. Und jetzt 30 Jahre, oder? Ja, 30 Jahre, 1993. Oh, 30 Jahre. Also man kann ja viel über ihn lästern, aber ich glaube, es gibt unzählige Menschen, die ihre Liebe zum Film über Steven Spielberg entdeckt haben. Und wahrscheinlich hat er für meine Sozialisation auch eine wahnsinnig große Rolle gespielt. Mhm. Wahrscheinlich so viele, wie es Jaws gesagt haben, da bin ich mit Kino mich ins Kino verliebt oder E.T. Für mich ist es halt Jurassic Park. Ja, krass. Und mein absoluter Lieblingsfilm. Es ist nicht leicht, aber es ist Blade Runner. Okay. Cool. Ja. Wow. Ich liebe Blade Runner. Es ist so ein fantastischer Film, nicht nur von den Effekten, die immer noch standhalten in unserer heutigen Zeit, sondern auch von der Geschichte halt. Die ist so philosophisch auch. Die hat so viel zu erzählen. Das ist so viel, wo man hineininterpretieren kann. Es wird nicht alles erzählt. Was ich auch ganz gut finde, es hält halt den Raum breit frei für Interpretation. Ist Deckard der Replikant? Ist das nicht? Oder wo kam die her? Wie war die Welt, wo die Replika herkam? Am Belt of Orion. Also ich finde ihn absolut fantastisch. Immer noch mein Lieblingsfilm. Und den könnte ich mir immer und immer wieder anschauen und immer wieder was Neues finden. Dann musst du, wenn das schon dein Lieblingsfilm ist, musst du ganz kurz noch sagen, was du von dem sehr, sehr viel späteren Sequel hältst. Ah, ich war so glücklich, dass der gut war. Ich bin so, wie gesagt, ich habe Mitleid für alle Indiana Jones-Fans oder Star Wars-Fans. Letzte Episode haben wir Indiana Jones besprochen, nicht letzte, vorletzte. Also das ist länger, ja. Ja, stimmt, ja. Ja, und ich weiß nicht, ich möchte es gar nicht mehr. Also für mich, Indiana Jones hat geendet, als er in den Sonnenuntergang geritten ist mit seinem Vater. Das war das Ende. Okay. Ich bin froh, dass halt Villeneuve gemacht hat. Er hat wirklich das richtige Handling gehabt. Vielleicht ein bisschen lang gewesen. Es gab ein, zwei Szenen, okay. Aber er hat die Essenz auf jeden Fall von Blade Runner sehr gut getroffen. Und ich habe ihn zweimal im Kino gesehen. Ich war absolut heilfroh, dass es halt wirklich so dieser Film geworden ist, wie er geworden ist, das wirklich gut weitererzählt hat. Und wo wir auch die Legacy-Charaktere wie Harrison Ford, dass er halt nicht der alte gebrochene Mann ist, sondern ja, es hat war schlüssig für mich. Mhm. Und von daher fand ich ein sehr würdiges Sequel. Aber jetzt habe ich wieder Angst, weil es ist ein neuer Blade Runner in der Mache. Ja. die Angst. Wir dürfen wieder zittern. Okay. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt wieder aus unserer Top 3 raus. Das war unsere Top 3. Und damit natürlich jetzt die Frage, haben wir noch große Baustellen, die wir bearbeiten müssen? Hast du noch, Christian, Themen, die du gerne auf den Tisch bringen würdest, was dir viel zu kurz gekommen ist in unserem Gespräch, oder gibt es noch irgendwas? Für mich haben wir eigentlich so alles, was für mich ist, ist, wie gesagt, dass es M ist aus filmhistorischer Sicht wahrscheinlich der wichtigste Film der Nachttonzeit, also der Frühtonzeit. Und wie gesagt, wie er das eingeflochten hat und so weiter und wie er die Emotionen gesteuert hat mit seiner Bild- und mit seiner Tonsprache, ist absolut fantastisch. Was ich natürlich noch dazu sagen muss, ist, dass er Referenzen hat. Wir sehen nämlich M in den verschiedensten Filmen, zum Beispiel in Kevin allein zu Hause. Wusstet ihr das? Was? Wo? Echt? Ja. Was? Das musst du jetzt genauer erklären. Ja, das musst du sagen. Ich weiß es nämlich wirklich nicht mehr. Es gibt eine M-Referenz in Kevin allein zu Hause. Und zwar, wenn die beiden Einbrecher in Callaghan's einbrechen, da haben wir kurz die Szene gehabt, wo dieser Türknauf heiß gemacht wurde, oder von Kevin. Ja. Und als er der Joe Pesci-Charakter reingefasst hat und dann sich die Hand angeschaut hat, da ist immer ein großes M dran. Ah, ja. Okay, geil. Ja, oder soll laut Christopher Columbus eine Referenz sein zu M, weil wir haben genau das gleiche M auf der Hand. Ja. Oder auch Indiana Jones hat auch so eine leichte Referenz gehabt. Jäger des verlorenen Schatzes. Mit dem Bösewicht, der dann sich sozusagen auch die Hand verbrannt hat. Genau. Und das soll dann auch für Steven Spielberg, hat sich da auch verbeugt zu dem Fritz Lang-Film N. Okay, das ist vielleicht ein großer Stretch, oder? Also, weiß ich nicht genau. Spielberg war ja schon sehr stark beeinflusst. Jedes Mal, wenn sich das Charakter irgendwie die Hand verbrennt. Ja, das sind so. Es gibt ja durchaus Leute, die sagen, mit M haben wir eigentlich so einen der ersten Filmnoirs auch vor uns. Und gerne wird ja auch darauf verwiesen, dass der Filmnoir sehr inspiriert war vom expressionistischen Film. Vielleicht ist er zumindest so ein bisschen Scharnier mit seiner Bildsprache, nicht mit seinem inhaltlichen, sondern einfach nur mit der Bildsprache, wie das vom expressionistischen weitergetragen wird in ein realistischeres Setting, weil diese Gassen, diese Beklemmung in der Stadt, diese engen Räume und so, das sind ja alles so typische, sind einfach so typische Filmnoir-Merkmale. Ich würde noch ein Stück zurückgehen und sagen Universal-Filme, oder? Oh. Die hatten ja auch diese Schatten. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen dann, was damit reinkommt. Auf jeden Fall M als früh noirischer Film zu sehen, ja. Kann ich auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Deutschen, die dann nach Hollywood kamen, haben das ja mitgebracht, ne? Wenn man sich überlegt, gerade Siermark zum Beispiel, Robert Siermark hat da viel da rein. Oder auch in Fritz Lang, ja. Und Peter Loche durfte dann auch die Universal Film Noir, durfte der ja auch noch mal ein paar Mal ran, ne? Ja, sehr, sehr gut in Die Spur des Falken. Ja. Ne? Toller Bösewicht, genau. Bösewicht, ja. Wirklich sehr gut gespielt, muss man sagen. Ja, Peter Loche hat natürlich sehr viel große Karriere gemacht. Nicht zu Unrecht, aber leider immer diese Bösewichte. Ja, Casablanca hatte eine kleine Rolle. Ja, genau. Und dann hat er ein paar Komödien auch gedreht. Oder ich weiß auch, wie den Film kennt, wo er diesen Japaner spielt. Wie hieß der? Ja, er hat einmal ganz fies Yellowfacing gemacht. Ja, aber es war eine Reihe. Ich glaube, es waren sogar 5 Filme. Gott. Oh, wie ist der? Fu Manchu? Nee, es war was anderes. Ich weiß, was du meinst. Irgendwas mit Und er hat im ersten Bond-Film gedreht, ne? Er war der erste Bond-Bösewicht, wenn man es genau nimmt. Weil er hat ein Casino Royale 1954 hat er den Bösewicht gespielt. Mit Barry Nelson als David James Niven Bond. Als James okay, ich gehe mal kurz dazwischen. Wir wollten eigentlich abschließen. Oh ja, wir müssen zu unserem Urteil kommen. Johannes, spiel den Urteil-Jingle. Ich spiel den Jingle ein. Das Urteil. Was für ein Jingle. Großartig, ich liebe ihn. Okay, also das Urteil eigentlich, Christian, hast du das Urteil schon gegeben, aber ich würde sagen, dir gebührt das letzte Wort. Das heißt, erst muss Plor, dann mache ich und dann darfst du nochmal was sagen. Also Plor. M ist ein fantastischer Film. M ist ein wirklich großer Film. Unglaublich wichtiger Film für die Entwicklung des Tonfilms und für die Entwicklung von visueller Erzählung, von der Arbeit mit Text, mit Bild und Ton, wie man das zusammen denken kann, wie man es auseinanderdenken kann und hat wirklich ein Pionier, was das betrifft, seiner Zeit weit voraus. Aber er funktioniert nicht nur als Pionier und nicht nur als Anschauungsmaterial für das Filmseminar, sondern er ist auch einfach an und für sich ein wirklich guter Film, den man auch heute noch genießen kann, der einfach immer noch spannend ist und immer noch mitreißt. Ja. Na, ich habe immer noch das Ding, dass ich natürlich sehe, dass dieser Film in einer anderen Zeit entstanden ist und sehr stark aus dem Theater rauskommt und auch in der Inszenierung sehr, weiß ich nicht, wie will man das einsortieren, im Brechtschen Sinne fast arbeitet. Weiß ich nicht genau, ob das zu weit aus dem Fenster gelehnt ist. Ja, ist es. Aber es, ja, okay. Aber irgendwie ist es sehr geradeaus und sehr ausgesprochen und da stellt sich jemand hin und hat fast schon ein Seminar. Brecht und Fritz Lang konnten überhaupt nichts miteinander, ne? Die wollten was zusammen machen, nur es adern und die sind zueinander geraten, weil episches Theater Brecht und große Filmmacher. Kurz lang. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass er doch sehr geradeaus alles erzählt und mir ein bisschen mehr verstecktes Spiel mich das interessieren würde. Aber es ist auch der Zeit geschuldet und ich finde es eine tolle Methode auch für sich gesehen. Man muss sich halt drauf einlassen. Ja, also es ist ein ganz toller Film. Natürlich, er hat viel zu bieten und ich will dem jetzt nichts in Abrede stellen. Ich will bloß das einsortieren. Ja, habe ich mir jetzt im Kopf und Kragen geredet? Habe ich. Verdammt. Christian, rette die Episode. Dein Urteil zu dem Film M. Für mich ganz einfach der beste deutsche Film aller Zeiten. Okay. Und alles absolut fantastische Erzählweise. Ich finde, die Charaktere machen es halt. Wir haben die unterschiedlichsten Charaktere, nicht nur Peter Lorre. Auch ein der Lohmann, ja, zum Beispiel, ja. Klar, ne? Wahnsinnig gute Story. Auch wie wir die Berlin sehen oder die verschiedenen Charaktere, wie wir die Kamerafahrten, die Voice-Over, alles diese technischen Stilmittel, aber dann trotzdem zusammengepackt in einen Film, der ihn von Anfang an nicht loslässt und man einfach nur bis zum Finale mitfiebert. Also für mich auf jeden Fall Pflichtprogramm für jeden Filmliebhaber und einfach anschauen. Schön. Und sich auf die Zeit einlassen. Einfach sagen, okay, das ist jetzt über 90 Jahre alt. Ja. Aber wie gesagt, absolut. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man kann ganz viel, also gilt für alle Hörenden da draußen, man kann unglaublich viel für sich selbst gewinnen, wenn man ein paar Bedenken über Bord wirft und sich auf die alten Schinken einlässt, weil da gibt es auch heute noch sehr viel zu entdecken. Ja, ich finde gerade, dass man an diesem Film sieht, dass Menschen immer Menschen waren. Also, dass wir zwar in einem modernen Zeitalter irgendwie leben und immer, wenn man so im Kopf zurückdenkt, an eine ganz andere Gesellschaft im Kopf hat und eine Schwarz-Weiß-Gesellschaft, aber dass man daran sieht, dass Menschen einfach immer gleich funktioniert haben und sich immer die gleichen Gedanken gemacht haben und auf die gleiche Art und Weise vielleicht in einer anderen, leicht anderen Sprechweise oder Sprache genutzt haben. Aber es ist einfach, der Mensch ist der Mensch und mit all seinen Nöten und all seinen Problemen. Und ja, es ist wirklich spannend, so ein altes Ding zu sehen und trotzdem den Menschen so von heute quasi dort zu sehen. Ich finde ihn halt zeitlos irgendwie. Also man kann sich damit identifizieren, man hat genauso die gleichen Ängste. Ich glaube, jeder Elternteil hat Angst, wenn sowas passiert. Ja. Und auch von der Erzählweise, ja klar, haben jetzt forensisch wahrscheinlich andere Möglichkeiten als damals, aber die Angst schwirrt mit. Und wenn wir das in den Medien hören, wenn ein Kind vermisst wird, dann suchen wir immer noch alles ab. Ja. Per Suchtrupp und so weiter. Ne? Also von daher, ich finde, zeitlose Klassiker, die man einfach sich anschauen soll und dann niemals vergessen werden sollte. Christian, vielen Dank, dass du dabei warst. Leute, hört euch den Podcast von Christian an. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Ja, war schön, dich da zu haben. Und hört euch den Podcast an, 101 Jahre des Films. Wenn euch das gefallen hat, was Christian erzählt hat, da gibt es noch ganz viel mehr zu hören, gerade noch zu den Klassikern, also zu allem, was vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. und in ein paar Jahren dann wahrscheinlich auch so die 50er und 60er. Aber da gibt es jetzt schon total viel zu entdecken zum Stummfilm und zu großen Klassikern. Christian, vielen Dank, dass du dabei warst. Das war großartig. Vielen Dank für eure Zeit und dass ich mitmachen durfte, war ziemlich cool. Ja? Sehr, sehr gerne. Ich genieße euren Podcast, großer Fan auf jeden Fall und höre euch weiterhin. Und ja, vielleicht kommt es mal wieder zustande. Ja, wäre total cool. Voll gut, ja, gerne. Wenn ihr wissen wollt, welchen Film es nächste Woche gibt, ich glaube, ich bin dran. Ich glaube, ich mache Johannes einen Vorschlag. Dann bleibt noch dran. Nach dem Outro reden wir einmal drüber, was es nächste Woche gibt. Ansonsten nochmal vielen Dank, Christian. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Vielen Dank, Chlor. Vielen Dank, Johannes. Bleibt gesund da draußen und hört nächste Woche wieder rein, wenn es wieder heißt. Ach, egal. Ihr wisst schon. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss. So, Johannes. Ist doch blöd. Ich muss dir ja noch was geben. Ja, stimmt. Und ich muss ehrlich sagen, es nagt an mir. Es zerreißt mich innerlich. Was? Ich habe dich nämlich mal vor einiger Zeit sehr enttäuscht. Ja, das stimmt. Und das will ich wieder gut machen. Welches der vielen Male meinst du denn? Es ging darum, als wir gesagt haben, wir machen eine Girls Night. Oh ja. Oh, und ich habe dir einen wundervollen Film gegeben, der auch tatsächlich seine Frauen ernst nimmt. Mhm. Und dieser Film war dir zu feministisch, um zu einer Girls Night nicht zu passen. Nein, der war einfach nur todtraurig. Flor, ich will sexistischen Kackscheiß haben, hast du damals gesagt. Nein, Flor, ich wollte bloß nicht depressiv aus so einem Girls Night rausgehen. Wie auch immer, ich schulde dir eine Girls Night. Ja. Du sollst deine Girls Night haben. Und zwar? Pretty Woman. Das ist sexistischer Kackscheiß. Jetzt ist zu spät. Wir gucken einen echten, es ist glaube ich gar nicht mal eine Rom-Com, sondern eher ein Liebesfilm, einen echten Liebesfilm-Klassiker, der aber auch sehr viele amüsante Momente hat und ziemlich viel gut ist mit Julia Roberts und Richard Gere und yay, Prostitution und Prostitution greif dir deinen Märchenprinzen. Pretty Woman aus dem Jahr 19, lass mich nichts Falsches sagen, Ende 80er, Anfang 90er. Okay. Ich freue mich sehr drauf. Dann your homework. Ist ja erst nächste Woche dran. Ja, nächste Woche. Bis dahin habe ich die Veröffentlichung drauf. Okay. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.